Für Gerhard Schröder war es, wie er in seinen 2006 erschienenen Memoiren schrieb, Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet eine rot-grüne Koalition an die Macht kommen musste, um Deutschland seiner Verantwortung zuzuführen. War dies vielleicht eine neue Version von Nixon in China? So wie erst ein Republikaner im Weißen Haus regieren musste, um die Beziehungen zu Mao Zedong zu normalisieren, so waren offenbar zwei deutsche antimilitaristische Parteien vonnöten, um Soldaten in den Kampf zu schicken. Die Schlüsselfigur bei der Zustimmung war Außenminister Joschka Fischer. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, erklärte er im Bundestag. Das war die Stimme der Grünen, des politischen Flügels der Friedensbewegung. Im Herbst des Jahres 2001 stand Schröder vor einem ähnlich schwierigen Problem. Obwohl er George W. Bush nach dem Terroranschlag vom 11. September seine uneingeschränkte Solidarität zugesichert hatte, machte er Deutschlands Beteiligung an einem Einsatz in Afghanistan von der Vertrauensfrage für sein Kabinett abhängig. Diese Taktik war zwar riskant, aber sie hatte Erfolg. In dem 20 Jahre dauernden Afghanistan-Konflikt waren dann auch stets deutsche Soldaten im Einsatz. Über 50 verloren dabei ihr Leben. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien hatten höhere Verluste zu beklagen, denn das Einsatzgebiet der Deutschen war der ruhigere Norden des Landes. Trotzdem konnte sich eine dem Krieg gegenüber ablehnend eingestellte Generation nur schwer damit abfinden. In einem Text aus dem Jahr 2009 erinnert sich Schröder an den Besuch einer Schule in Kabul. Damals, kurz nach dem Sturz der Taliban, besichtigte ich eine neu eröffnete Schule, in der mich junge, unverschleierte Mädchen begrüßten. In dieser Mädchenschule haben sie, voller Freude und in einem Raum frei von Gewalt und Verboten, etwas getan, was uns selbstverständlich erscheint. Einfach nur in einer Schule zu lernen. Mich hat dieser Besuch damals sehr berührt und mich in meiner Einschätzung bestätigt, dass Deutschland einen Beitrag zum Sturz der Taliban leisten musste. Und er fügte hinzu, die Entscheidung des Parlaments setzte einen Schlusspunkt unter das Kapitel der eingeschränkten Souveränität Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind damit zu einem gleichberechtigten Partner in der internationalen Staatengemeinschaft geworden, der Pflichten zu erfüllen hat, etwa solche, die sich aus dem NATO-Bündnis im Fall Afghanistan ergeben haben. Aber wir Deutschen haben ebenso auch Rechte erworben, etwa im Fall des Irakkrieges Nein zu sagen, weil wir von dem Sinn einer militärischen Intervention nicht überzeugt waren. Schröders entschiedene Ablehnung des Irakkriegs definierte die zweite Hälfte seiner Amtszeit. Als dann im Jahr 2011 David Cameron und Nicolas Sarkozy in Libyen intervenierten, um zu verhindern, dass die von den Aufständischen gehaltene Stadt Benghazi von Regierungstruppen zurückerobert wurde, und um Oberst Gaddafi zu stürzen, war es Merkel, die eine deutsche Unterstützung ablehnte. Nach lediglich 3 Monaten in seiner auf 2 Jahre befristeten Rolle als nichtständiges Mitglied zum UN-Sicherheitsrat enthielt sich Deutschland bei der Abstimmung über eine Resolution zur Errichtung einer Flugverbotszone der Stimme. Damit stellte es sich neben Russland und China und gegen seine westlichen Alliierten. Und anders als in den Debatten über den Irak konnte es sich nicht auf Frankreich stützen. Joschka Fischers Kosovo-Rede schien zu einer anderen Ära zu gehören. Nach den bewaffneten Konflikten in Irak, Libyen und Afghanistan, dessen Fall komplizierter war, stand die deutsche Öffentlichkeit militärischen Eingriffen ablehnend gegenüber. Zu den bewegenden Momenten der alljährlich stattfindenden Münchner Sicherheitskonferenz zählt die Rede von Bundespräsident Joachim Gauck im Jahr 2014. »Dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir jemals hatten«, sagte er. Dann zählte er die Leistungen des Landes auf. Beiträge zur internationalen Entwicklung, Umweltschutz, Förderung internationaler Institutionen und Einsatz für die europäische Einigung. Anschließend wandte er sich ganz konkret dem aktuellen Aufgabenkatalog zu. Deutschland gelte oft als Drückeberger, erklärte er, und stehe unter dem Vorwurf, sich bei schwierigen Aufgaben allzu oft wegzuducken. Dem widerspreche er nicht. Die Vergangenheit dürfe nicht als Vorwand dienen, wegzuschauen. Deutschland solle sich darauf einstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen um die Welt sicherer zu machen. Und wenn wir überzeugende Gründe dafür gefunden haben, uns zusammen mit unseren Verbündeten auch militärisch zu engagieren, sind wir dann bereit, die Risiken fair mit ihnen zu teilen? Lautete seine Frage, die er sogleich selbst beantwortete. Ich meine, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Und Außenminister Frank-Walter Steinmeier zählte bei gleicher Gelegenheit eine Reihe wohlabgewogener Grundsätze auf. Der Einsatz von Militär ist ein äußerstes Mittel. Bei seinem Einsatz bleibt Zurückhaltung geboten. Allerdings darf eine Kultur der Zurückhaltung für Deutschland nicht zu einer Kultur des Heraushaltens werden. Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie her zu kommentieren. Daraus entwickelte sich der Münchner Konsens, der darauf zielt, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernimmt. Obwohl Bündnispartner der Vereinigten Staaten, hat Deutschland eine besondere Beziehung zu Russland, seinem Gegner im Kalten Krieg. Dies ergibt sich allein schon aus der geografischen Lage, aus Kultur, Geschichte und aus der historischen Schuld des Zweiten Weltkriegs. Vor 1989 war der Umgang damit leichter. Die kommunistische Herrschaft der Sowjets in Osteuropa, die Unterdrückung der Aufstände in Ost-Berlin 1953, in Ungarn 1956 und in Prag 1968 sowie der Bau der Mauer 1961 trieb alle außer den eingefleischten Linken in den Bannkreis des Westens. Konrad Adenauer war der Ansicht, die Eingliederung der Bundesrepublik in das Bündnis der Westmächte sei wichtiger als eine eventuelle Wiedervereinigung. Wie Adenauer galt auch Helmut Kohl in den Vereinigten Staaten als treuer Partner. Zu Gerhard Schröder gestaltete sich deren Verhältnis schwieriger, nicht nur wegen seiner Verurteilung der Invasion des Irak, sondern auch wegen seiner engen Freundschaft zu Wladimir Putin. Selbst während des Kalten Krieges pflegten die Bundesrepublik und die Sowjetunion teils enge wirtschaftliche Beziehungen. Russland besaß Erdgasvorkommen, war jedoch zu ihrer Ausbeutung auf technologische und finanzielle Unterstützung angewiesen. Ein Deal Gas gegen Röhren war in beider Interesse. Zum Nord Stream-Projekt, dessen umstrittener Ausbau gerade im Gang ist, gehört eine Pipeline von der nordwestlich von St. Petersburg gelegenen Stadt Vyborg durch die Ostsee bis nach Lubmin bei Greifswald. Die Mehrheit der Unternehmensanteile gehört Gazprom, Russlands gigantischem Energiekonzern, der auch heute noch aufs Engste mit Putin und seinen politischen Vertrauten verknüpft ist. 10 Tage vor den Bundestagswahlen 2005 wurde der Vertrag zum Bau der Pipeline in aller Eile unterzeichnet. Wenige Wochen später, als sich Schröder bereits auf die Amtsübergabe vorbereitete, schloss die Bundesregierung einen spektakulären Vertrag mit den Russen. Sie übernahm die Bürgschaft für 1 Milliarde Euro, falls Gazprom für den Bau der Ostsee-Pipeline einen Kredit aufnehmen musste. Kurz darauf wurde Schröder zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Nord Stream AG ernannt. Es wurde viel von einem Interessenskonflikt gemunkelt, aber dies blieb ohne Folgen. Schröder machte aus seiner Bewunderung für Putin keinen Hehl, nannte ihn bei gleich 3 verschiedenen Anlässen einen lupenreinen Demokraten. Er ging sogar noch weiter. Präsident Wladimir Putins historische Leistung ist es, den Staat als Voraussetzung für Demokratie überhaupt wiederhergestellt zu haben. Schröder blieb bei seiner unkritischen Haltung gegenüber Russland, ganz gleich, was unter Putins Verantwortung geschah. Die Invasion Georgiens, die mutmaßlich staatlich lancierte Vergiftung von Alexander Litwinenko in London oder auch die Auseinandersetzungen mit Estland, als der Abbau eines Kriegerdenkmals aus Sowjetzeiten im Zentrum der Hauptstadt Tallinn einen Cyberangriff gegen das Land nach sich zog, gegen einen NATO-Staat. Anstatt Russland zu verurteilen, erklärte Schröder, Estlands Schritt widerspreche jedem zivilisierten Verhalten. Im März 2004 sagte Schröder, Putin leide unter berechtigten Einkreisungsängsten. Die Krim bezeichnete er als altes russisches Territorium und ihre Besetzung als rechtmäßig, weil sie von der Bevölkerung gewollt sei. Als der Westen 2014 über Sanktionen gegen Russland nachdachte, ließ sich Schröder am St. Petersburger Jusupow-Palais bei der Feier seines 70. Geburtstags von seinem Ehrengast Putin zuprosten. Schröder ist der wichtigste Lobbyist des Kreml, sagte Putins Außenminister. 2016 wurde Schröder Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nord Stream 2. Diesmal ist Gazprom der einzige Anteilseigner. Ein Jahr später ernannte man ihn zum Aufsichtsratschef von Rosneft, Russlands größtem Ölproduzenten. Unter Fachleuten nennt man so etwas Elite Capture, eine ganz besondere Form der Korruption. Angela Merkels Haltung gegenüber Russland könnte nicht gegensätzlicher sein. Sie ist die erste deutsche Staatschefin, die im Kommunismus aufwuchs. Wie alle Schulkinder in der DDR hat sie Russisch gelernt und gewann als 14-Jährige sogar eine Russisch-Olympiade. Der Preis war eine Moskau-Reise. Russland war ein Land, das sie schon immer begeistert hatte. In ihrem Büro im Kanzleramt hängt ein Gemälde mit Katharina der Großen. Putin ist der erste russische Staatsführer, der in Deutschland lebte, als KGB-Agent mittleren Rangs in Dresden. Obwohl Merkel und Putin historisch auf verschiedenen Seiten standen, hätte man meinen können, dass es zwischen ihnen genügend Gemeinsamkeiten gibt, um sich zu verstehen. Doch nach seiner politischen Romanze mit Schröder hatte Putin offenbar Probleme, es fortan mit einer Frau zu tun zu haben. Eine Frau, welche Dreistigkeit! Und noch dazu eine, die es mit ihm aufnehmen konnte. Nachdem Merkel ihm 2002 noch als Oppositionsführerin zum ersten Mal im Kreml begegnet war, sagte sie zu ihren Beratern, sie habe seinen KGB-Test im Bettstarren bestanden. Von meinem kurzen Aufenthalt Ende 2004 auf seinem Anwesen in einem Vorort Moskaus anlässlich eines kleinen Abendempfangs kann ich bestätigen, dass Putin einen eisigen Blick hat, dem man nur schwer standhalten kann. Am bizarrsten war eine Zusammenkunft der beiden in seiner Sommerresidenz am Schwarzen Meer 2007. Offenbar wusste Putin von Merkels Angst vor großen Hunden, die sie seit einer Beißattacke aus ihrer Kindheit hat, und ließ dennoch seine große schwarze Labradorhündin Koni in den Gesprächsraum kommen. Fotos des Treffens zeigen Merkels besorgten Blick, als das große Tier erst an ihr schnüffelt, ehe es sich in ihrer Nähe niederlässt. Aber sie verzieht keine Miene. Putin wendet sich an sie und fragt schadenfroh grinsend, »Die Hündin stört sie doch nicht, oder? Sie ist freundlich von Natur aus und wird doch bestimmt brav sein.« Worauf Merkel in fehlerfreiem Russisch hintersinnig entgegnet, »Ich hoffe, ihr Hund frisst keine Journalisten.« Einem ihrer Biografen zufolge verfügt Merkel über eine erstaunliche Impulskontrolle. In einem konkreten Moment zeige sie nur selten Gefühle, äußere ihr Missfallen jedoch später. Putin entschuldigte sich im Nachhinein und behauptete, nichts von ihren Ängsten gewusst zu haben. Deutsche Diplomaten meinen jedoch, er sei mit ziemlicher Sicherheit informiert gewesen. Auch wenn dieser Vorfall nichts ist, von dem sich Merkel über Gebühr beeinflussen ließ, so lieferte er doch genügend Anlass für ihr Misstrauen. Zur stillen Erleichterung der Vereinigten Staaten und Europäer war sie Putin 2014 zu nichts verpflichtet. Und sie machte deutlich, dass sie es mit ihm aufnehmen würde. Als in den Wochen der Krim- und Ukraine-Krise ein Flugzeug der Malaysian Airlines abgeschossen wurde und alle 283 Passagiere und 15 Crewmitglieder ums Leben kamen, fiel der Verdacht auf Moskau. Merkel sorgte dafür, dass die EU die schärfsten Sanktionen seit dem Zusammenbruch der UdSSR verhängte. Sie war unerbittlich und setzte sie gegen großen Widerstand in ihrer eigenen Koalition durch. In der Folge wurden die Sanktionen mehrfach verschärft. Merkel ging mit ihrer harten Linie gegenüber Russland eines der wenigen großen und für sie untypischen Risiken ihrer Amtszeit ein. Da sie Meinungsumfragen und Diskussionsrunden aufmerksam verfolgte und ihr ständig eine mildere Haltung angeraten wurde, war sie sich im Klaren, dass Russland in weiten Kreisen der Bevölkerung Sympathien genoss. Ihre Unerschrockenheit näherte sich teilweise aus ihrer persönlichen Geschichte. Seit ihrer Jugend in der DDR empfand sie für eiskalte Machtmenschen wie Putin tiefsitzende Verachtung. Aber es war wohl auch eine Frage von Prinzipien. Sobald sie das Gefühl hatte, es sei Vorsicht angebracht, handelte sie auch entsprechend. Deutschlands Beziehung zu Russland hat tiefe Wurzeln in Kultur, Geografie und Geschichte. Putin ist es im Verhältnis zu Deutschland gelungen, sein Land von der Bilanz des Sowjetkommunismus in der DDR abzukoppeln. Heute steht Russland im Verdacht, sowohl die AfD als auch die Partei Die Linke mit Geldmitteln zu unterstützen, obwohl dies in Untersuchungen bislang nicht bestätigt werden konnte, Anders als in Frankreich, wo finanzielle Verbindungen zu Marie Le Pens Rassemblement National inzwischen außer Frage stehen. Letztlich fördert der Kreml in ganz Europa Gruppierungen von rechts außen und links außen sowie Unabhängigkeitsbewegungen und, natürlich, den Brexit. Also alles, was Sand ins Getriebe der liberalen Demokratien und den Zusammenhalt Europas bringen könnte. Informationstechnisch hat sich inzwischen ein beidseitiger Nutzen entwickelt. So vertritt die AfD die Linie des Kreml. Ihre Parteispitze hat die Annexion der Krim und die Invasion in der Ostukraine verteidigt und sogar Leute nach Russland gesandt, die sie lächerlicherweise als Wahlbeobachter bezeichnete. Außerdem traf sie sich mit Vertretern der Jugendorganisation Naschi, die Putins Partei Einheitliches Russland nahesteht. Russlands Auslandsfernsehsender RT vertritt gewöhnlich die Linie der AfD und berichtet sogar live von den Aufmärschen der Pegida. Sein in Deutsch ausgestrahltes Programm ist in den ehemaligen Ostblockstaaten sehr beliebt. Im Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr des Jahres 2016 war zum ersten Mal davon die Rede, dass Russland eine hybride Kriegsführung betreibt. Der militärische Geheimdienst Russlands, die GRU, ließ durch eine ihrer Einheiten mit der Bezeichnung ATP-28, unter Hackern bekannt als Fancy Bear, eine Reihe von Cyberattacken durchführen. Am gefährlichsten war die Infiltration des E-Mail-Systems des Bundestags im April 2015, in der eine ganze Reihe von Daten gestohlen wurden, die man anschließend gleich lancierte, um bestimmte Politiker und Einrichtungen zu schwächen. In einer Untersuchung der Zeit mit dem Titel »Merkel und der schicke Bär« enthüllten die Journalisten das Ausmaß des Datenklaus, aber auch den beklagenswert schlechten Schutz des Parlaments durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Nach Einschätzung von Experten für Cybersicherheit aus Deutschland und Europa war Merkel weitaus mehr Angriffen ausgesetzt als andere Spitzenpolitiker Europas. Dazu gehört die tägliche Verbreitung von Falschmeldungen, die ihre Glaubwürdigkeit untergraben sollen. Manche zeigten Wirkung, andere waren einfach nur absurd. So sollte sie vom Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zuvor gewusst, es aber verschwiegen haben. Oder die Tochter Adolf Hitlers sein, was ein manipuliertes Foto beweisen sollte. Hitler sei entweder im Führerbunker nicht gestorben und hatte das Kind später gezeugt oder habe sein Sperma einfrieren lassen. Das konnte angeblich nur noch nicht geklärt werden. Die Hacker aus Russland arbeiteten ungehindert weiter. Im Dezember 2018 wurden über einen gefakten Twitter-Account gestohlene persönliche Dokumente und Daten von Prominenten und insbesondere von Politikern verbreitet, die dem Kreml unliebsam waren. Von Parlamentariern aller Parteien, mit Ausnahme der AfD. Vor allem die Grünen dienten hier als Zielscheibe, die, anders als die SPD, Russland stets äußerst skeptisch gegenübergestanden hatten. Mit der für sie typischen Unbeirrbarkeit ließ sich Merkel nicht aus dem Tritt bringen. Und gerade als die Vereinigten Staaten und andere dachten, man hätte sie weich geklopft, wurden sie von ihr überrascht. Im August 2019 wurde im kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit ein Exil-Tschetschene, der in den 1990er Jahren separatistische Einheiten im Kampf gegen Russland kommandiert hatte, auf dem Weg in die Moschee ermordet. Der mit einer Perücke getarnte Mörder näherte sich ihm mit dem Fahrrad von hinten und erschoss ihn mit einer Pistole vom Typ Glock mit Schalldämpfer. Er wurde kurz darauf festgenommen, schwieg aber in den Polizeiverhören über Monate hartnäckig. Ausländische Diplomaten befürchteten, die deutsche Regierung würde den Vorfall vertuschen, um außenpolitische Verwicklungen zu vermeiden. Im Dezember aber fiel plötzlich die Entscheidung, den Bundesanwalt hinzuzuziehen, was eigentlich gleich zu Anfang hätte geschehen müssen. Innerhalb von 24 Stunden wurde bekannt gegeben, dass zwei russische Diplomaten ausgewiesen werden sollten. Auch wenn das angesichts der Tat eher harmlos klingt, war es doch die ernsteste Maßnahme gegen Russland von Seiten einer europäischen Regierung seit der Ausweisung von über 100 russischen Diplomaten durch westliche Staaten 2018, als Protest gegen den Nervengiftanschlag auf Sergei Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury. Merkel war damals entscheidend an der EU-weiten Organisation dieser Aktion beteiligt, ohne dass ihr die Briten je ausdrücklich gedankt hätten. Auch im Zusammenhang mit dem heimtückischen Giftanschlag auf Alexei Nawalny, Russlands führende Stimme der Opposition im August 2020, folgte Merkel ihren Grundsätzen. Sie überredete Putin, den todkranken Nawalny aus dem Krankenhaus der sibirischen Stadt Omsk in Begleitung deutscher Ärzte in die Berliner Charité ausfliegen zu lassen, wo sich Nawalny dann ganz allmählich erholen konnte. Deutsche, französische und schwedische Ärzte bestätigten übereinstimmend, dass wie beim Anschlag gegen Skripal auch dieses Mal das Nervengift Novichok verwendet wurde. Ganz ihrem Ruf entsprechend bezeichnete Merkel die Tat als Verbrechen, das sich gegen die Grundwerte und Grundrechte richtet, für die wir einstehen, und benannte den russischen Staat ganz offen als Verantwortlichen für diesen Mordversuch. Während Merkel sich von Putin nie hat einschüchtern lassen, ist Schröders Russlandbilanz erschreckend. Aber, und das ist ein großes Aber, ehe man andere kritisiert, sollte man genauer bei sich selbst nachschauen. Unter den verschiedenen Regierungen der 1990er bis 2000er Jahre wurde London zur Zentrale der Geldwäsche, was ihm zur zweifelhaften Auszeichnung London Grad verhalf. Minister, Angehörige des Königshauses, Parlamentsabgeordnete, prominente Unternehmenschefs, Privatschuldirektoren, Patentanwälte und natürlich Anlageberater hofierten die Oligarchen. Woher das Geld ihrer neuen Freunde stammte, interessierte das britische Establishment nicht. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich, es war wohl 2005, mit einem Kabinettsminister aus Tony Blairs Regierung führte. »Sehen Sie einfach darüber hinweg«, sagte er. »Geld ist nicht schmutzig, vor allem nicht, wenn es beim Bau unserer Schulen und Krankenhäuser hilft.« Zwar war Großbritannien nach einer Reihe Morde, die mit Russland in Verbindung gebracht wurden, zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen gezwungen, doch die finanziellen Verbindungen zu Russland sind mindestens ebenso ärgerlich wie das Verhalten Deutschlands unter Schröder. Die gegenwärtig in England regierende konservative Partei hat im Lauf der letzten 10 Jahre wiederholt Geschenke von Oligarchen angenommen, die sich insgesamt auf 3,5 Millionen Pfund belaufen. Dazu gehört auch die absurde Idee, dass man für ein paar tausend Pfund in den Genuss eines Tennisspiels mit David Cameron oder Boris Johnson kommen kann. Mit der Veröffentlichung des Berichts des Intelligence and Security Committee of Parliament, zu dessen Bedenken über derart schäbige Geschäfte, ließ sich Boris Johnson mehrere Monate Zeit. Dass Trump tiefe Abneigung gegen Angela Merkel zeigte, und das von Anfang an, überrascht wenig. Während seines Wahlkampfs 2016 beleidigte er sie häufiger als alle anderen ausländischen Politiker. »Sie haben sich die Person ausgesucht, die Deutschland ruinieren wird«, lautete sein Kommentar, als die Zeitschrift Time sie zur Person des Jahres kürte. Besonders ärgerte ihn der Titel »Kanzlerin der freien Welt«. »Was Merkel Deutschland angetan hat, ist eine traurige, traurige Schande«. Dabei steht die Frau, die Reagan bewunderte und gern einmal durch den amerikanischen Westen fahren würde, fest zum Atlantischen Bündnis. Soweit es nach ihr geht, sollen die Vereinigten Staaten in Deutschland auch weiterhin ihren treuesten Bündnispartner sehen. Umso schwerer traf es sie, wenn es im deutsch-amerikanischen Verhältnis knirschte. Und das hatte es auch schon einige Zeit vor Trumps Amtsübernahme. Wohl am abträglichsten waren die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden, der Zehntausende höchst geheimer Dokumente ins Netz stellte, die auch Deutschland betrafen. Vor allem schmerzte, dass der US-Auslandsgeheimdienst NSA jahrelang Angela Merkels privates Handy abgehört hatte. In seinen 2013 durchgeführten Untersuchungen zu Snowdens Enthüllungen kam der Spiegel zu dem Ergebnis, dass die US-Botschaft in Berlin als Geheimdienstzentrale der NSA gedient hatte. Jahrelang waren die Gespräche deutscher Spitzenpolitiker abgehört und gespeichert worden, darunter auch die Merkels, die ihr Handy viel benutzt. Aus einem 2014 veröffentlichten Dokument des Jahres 2009 geht hervor, dass Merkel in einer alphabetisch nach Vornamen geordneten Liste von 122 Spitzenpolitikern der Welt geführt wurde, ihr Name auf der ersten Seite stand, gleich unter dem Präsidenten Malis und vor dem mörderischen Staatspräsidenten Syriens Bashar al-Assad. Merkel glühte vor Zorn, als sie es erfuhr. Zur Abwechslung verlor sie einmal die Kontrolle und führte mit Obama ein wütendes Telefongespräch, das sie später ganz bewusst dem Spiegel zugänglich machte. »Das sind Stasi-Methoden«, sagte sie zu ihm. Nach zwei weiteren Spionagefällen verschlechterten sich die Beziehungen noch mehr. In einem Fall gelangte internes Beweismaterial, das der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre des Telefons der Kanzlerin gesammelt hatte, in den Besitz der Amerikaner. Merkel wies den CIA-Verbindungsmann in Berlin an, das Land zu verlassen, ein noch nie dagewesener Vorgang. Kurzzeitig stellten die Geheimdienste beider Länder sogar die Zusammenarbeit ein. Auf dem Höhepunkt der Krise bezeichneten laut Umfragen 60% der Deutschen Snowden als Helden. Eine Studie der ARD ergab, dass die Zustimmung zu Obama von den 88% bei seiner Amtsübernahme auf 43% abgesunken war. Nur noch 35% der Deutschen hielten die Vereinigten Staaten für einen guten Partner, nicht weit entfernt von der Einschätzung Russlands. Man kann Merkel, die im März 2017 nach Washington zu ihrer ersten Unterredung mit dem neuen Präsidenten flog, nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Sie hatte sich peinlichst genau vorbereitet, das Playboy-Interview aus dem Jahr 1990 gelesen, das quasi als Manifest des Trumpismus gelten könnte, wie auch sein 1987 erschienenes Buch »Trump – Die Kunst des Erfolgs«. Sogar Folgen seiner Fernsehshow »The Apprentice« hatte sie sich angesehen. Es lief von Anfang an schlecht. Als sie ihm vor laufenden Kameras im Oval Office die Hand reichen wollte, nahm er sie nicht entgegen. Ihre routinierte Distanziertheit, ihr analytisches Denken waren ihm zutiefst zuwider. Merkels Berater sagte, sie habe gelernt, ihm komplizierte Sachverhalte in kleinen verdaulichen Brocken zu erklären. Er interpretierte das als Überheblichkeit. Trump hatte sich vielfach als Frauenverächter gezeigt. Und einige hielten dies für den Grund, dass er sie nicht leiden konnte. Eineinhalb Jahre später kam Merkel bedauernd zu dem Ergebnis, dass sich zu Trump wohl keine sinnvolle Beziehung aufbauen lassen werde. Am ehesten konnte sie noch auf Krisenbewältigung hoffen. Im Vorfeld des G7-Gipfels 2018 im kanadischen Laval Bay belegte Trump Stahl und Aluminium aus der EU und Kanada mit Zöllen. Im Mai desselben Jahres hatte er den Rückzug aus dem Nukleardeal mit dem Iran verkündet, einem internationalen Abkommen, in dem sich Teheran im Gegenzug für die allmähliche Aufhebung der Sanktionen zum stufenweisen Abbau seines Bestands an angereichertem Uran verpflichtete. Trump verweigerte nicht nur seine Mitarbeit, sondern setzte die US-Sanktionen gegen den Iran unverzüglich wieder in Kraft und drohte multinationalen Unternehmen, die mit Iran Geschäfte machten, mit Sekundärsanktionen. Dies war ein harter Schlag für deutsche Firmen. Im darauffolgenden Jahr erging durch die Regierung Trump die offizielle Kündigung des Pariser Klimaabkommens. Ebenfalls im Mai 2018 begab sich Richard Grenell auf den Kriegspfad, ein für seine böse Zunge berüchtigter Kommentator des Fernsehsenders Fox, der von Trump zum US-Botschafter in Berlin bestimmt worden war. Er begann mit seinem Kreuzzug zur Stärkung der konservativen Kräfte in Europa, mit denen er die autoritären Populisten meinte. Einige Bundestagsabgeordnete verlangten sogar, Grenell zur Persona non grata zu erklären. Merkel ging nicht darauf ein, aber die Vorfälle zeigten, wie tief das Verhältnis gesunken war. Auch wenn Trump alles tat, sich unbeliebt zu machen, muss man zugeben, dass seine Kritik hin und wieder, wie im Falle von Russland und Nord Stream, auch zutraf. Der offene Streit war der über die Verteidigungsausgaben, die aber bereits vor seiner Amtsübernahme geschwelt hatte. Beim NATO-Gipfel in Wales 2014 kamen die Mitgliedstaaten überein, sich mit ihren Beiträgen zum Verteidigungsbündnis bis zum Jahr 2024 dem Ziel von 2% ihres Bruttoinlandsprodukts anzunähern. Auch wenn das nur einen langsamen Fortschritt bedeutete, so würde es doch immerhin aufwärts gehen. Zu jenem Zeitpunkt erfüllten nur 3 Länder diesen Anspruch. Deutschland war also nicht der einzige säumige Zahler. Doch angesichts seiner Größe und seiner Wirtschaftsleistung stach seine Nachlässigkeit am meisten ins Auge. 5 Jahre später hatten 8 Länder das 2%-Ziel mehr oder weniger erreicht. Andere, darunter Kanada, Italien und Spanien, hatten es verfehlt. Deutschland, das bis dahin einen Beitrag von 1,24% leistete, versprach ihn bis 2025 auf 1,5% anzuheben. Aber auch das war eher eine Absichtserklärung. Vor 1990 hatte Deutschland die NATO-Ziele erfüllt. Mitte der 1980er Jahre noch war der Verteidigungsetat beinahe ebenso hoch wie der für Sozialausgaben. Im Zuge der Wiedervereinigung allerdings setzte Deutschland andere Prioritäten. Im jüngsten Bericht des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center zu Global Attitudes, globale Sichtweisen, von 2019 wird deutlich, dass die Deutschen dem Atlantischen Bündnis mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen und eine Annäherung an Russland befürworten. Die Zahl der Deutschen, die ein positives Verhältnis zur NATO haben, ist in den vergangenen 5 Jahren von 73 auf 57% gesunken. In Frankreich ist der Rückgang mit 71 auf 49% sogar noch stärker. Nur in Ländern wie Litauen und Polen, die sich direkt von Russland bedroht fühlen, hat sich die Zustimmung gesteigert. Auf die Frage, ob sich Ihr Land dem Artikel 5 des Nordatlantikpakts, dem NATO-Bündnisfall, verpflichtet fühlen solle, antworten nur 34% der Deutschen mit Ja und liegen damit weit unter dem europäischen Durchschnitt. Und während 39% engere Beziehungen mit den Vereinigten Staaten für wichtig halten, befürworten 25% eine größere Annäherung an Russland. Nur die Bevölkerung in Bulgarien hatte eine positivere Einstellung zu Russland, und das auch nur zeitweise. Russlands Aktionen in der Krim und Ostukraine haben ein Umdenken erzwungen. Seit 2014 ist der Verteidigungsetat, wenn auch von einem niedrigen Ausgangspunkt, um 40% gestiegen. Eine derartige Ausgabenerhöhung sei, wie Merkel es ausdrückte, ein gewaltiger Schritt für Deutschland. Heißt, wir tun, was wir können. Ungeachtet aller Kritik ist Deutschland jedoch an mehr militärischen Einsätzen beteiligt als jedes andere Land Europas und engagiert sich in den Baltikstaaten ebenso wie im Irak bei den Peschmerga und im westafrikanischen Staat Mali. China, die für Deutschland wichtigste Herausforderung, ist dabei, seine wirtschaftliche und politische Macht in ganz Europa zu festigen. So hat es beispielsweise mit 1 Milliarde Dollar eine Bahnlinie zwischen Budapest und Belgrad subventioniert oder in Griechenland den strategisch wichtigen Hafen Piräus gekauft. Am Rand von Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, zieht es in den Wäldern eine ganze Stadt hoch, um im Zentrum zwischen der EU und Russland ein industrielles Drehkreuz zu errichten. Deutschland ist für den wirtschaftlichen Erfolg und zur Verteidigung seiner Stellung als Markenproduzent auf Exporte angewiesen. Nach der Öffnung durch Deng Xiaoping strömten deutsche Unternehmen nach China, das mit seiner riesigen Nachfrage nach Autos, Spitzentechnologie und Know-how immense Möglichkeiten bot. Deutschland schien einen verlässlichen Partner und mit den hunderten Millionen Verbrauchern unerschöpflichen Markt vor sich zu haben. Nach dem Motto Wandel durch Handel überließ man die Politik den Politikern und erwartete, dass sich China parallel zur Steigerung der wirtschaftlichen Kontakte auch politisch öffnen würde. 2 Jahrzehnte später gab es mehrere Ereignisse, die daran Zweifel aufkommen ließen. 2016 entspann sich um einen der Stars aus Deutschlands Technologiebranche der Kampf um eine feindliche Übernahme. Die jetzige KUKA AG war 1898 gegründet worden und begann, wie viele Familienunternehmen, mit einem einzigen Produkt, mit dem Entwurf und der Produktion von Straßenlampen. Ein Jahrhundert später war sie einer der Weltführer in der Entwicklung von Industrierobotern. Die Chinesen wiederum hielten Ausschau nach Firmen, die sie übernehmen konnten, um 2 langfristige Regierungspläne zu realisieren. Made in China 2025 und die eigene Version von Industrie 4.0, weitgehend angelehnt an das deutsche Vorbild. Diese Projekte sollten dazu beitragen, in Chinas Wirtschaft den Schwerpunkt von billigen, arbeitsintensiven Produktkopien auf Innovation zu verlagern. Ein Bereich, in dem es Weltführer werden wollte. Chinesische Unternehmen wurden von Peking dazu gedrängt, im Ausland Firmen zu erwerben, mit denen sie ihre technologischen Möglichkeiten erweitern und, da die eigene Wirtschaft schwächelte, neue Märkte erobern konnten. Im Verlauf jenes Jahres, so verkündeten die Chinesen, hatten sie in Deutschland Firmen im Wert von 11 Milliarden Dollar gekauft. Aus heiterem Himmel erhielt die KUKA ein Angebot von der chinesischen Midea Group, die Kühlschränke und Klimaanlagen herstellte. Es belief sich auf 115 Euro pro Aktie, womit der Wert von KUKA auf 4,5 Milliarden festgelegt wurde, ein Aufschlag von annähernd 60%. Da die Bemühungen, andere Interessenten zu finden, erfolglos blieben, konnte sich Midea trotz der Proteste von Aktionären, von einigen Mitgliedern der Firmenleitung und der Gewerkschaften einen Anteil von über 90% sichern. Dieser private Buyout galt bei vielen Marktteilnehmern als Muster für einen erfolgreichen Auslandseinkauf. Obwohl sie von allen Seiten dazu aufgefordert wurde, unternahm Merkel nichts. Und das Wirtschaftsministerium erklärte, es habe keine Möglichkeiten, den Verkauf zu verhindern. Damit wurde ein wesentliches Stück des deutschen Tafelsilbers über Nacht chinesisch. 2 Jahre später gab der deutsche Geschäftsführer seinen Posten auf. Die Wirtschaftsbosse waren alarmiert. Kein Unternehmen in Deutschland war noch sicher. Wie sollte es mit anderen mittelständischen Firmen weitergehen? Und würden sich die Chinesen demnächst der Autoindustrie zuwenden? Wir haben eingesehen, dass die Entwicklung der Märkte nicht gleichzeitig auch eine Demokratisierung nach sich ziehen würde, erklärte mir ein Manager. Da die Chinesen von Staatsseite subventioniert wurden, zahlten sie mehr als den Marktpreis für ihre Neuerwerbungen. Dies hatte dann Wettbewerbsverzerrungen zur Folge. Als der Bundesverband der deutschen Industrie einen detaillierten Bericht zur chinesischen Vorgehensweise veröffentlichte, gab es einen Aufschrei. China sei ein systemischer Wettbewerber, der mit seiner staatlich gelenkten Volkswirtschaft eine Konkurrenz zum Westen darstelle. Der BDI formulierte 55 Forderungen, darunter auch eine Verschärfung des EU-Beihilfenrechts und der Antisubventionsinstrumente. Zu dieser Zeit wurde im Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die Regierung bei jedem geplanten Erwerb von 10% oder mehr Anteilen eines deutschen Unternehmens aus den sensiblen Branchen durch einen Nicht-EU-Interessenten das Recht auf Überprüfung und eventuell Ablehnung zugestand. Zuvor hatte die Schwelle bei 25% gelegen. Dies bezog sich auf Betriebe aus den Bereichen Rüstungs- und Sicherheitstechnologie sowie lebenswichtiger Infrastruktur wie Energieversorgung und Telekommunikation und den Medien. Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellte seine Industriestrategie 2030 vor, die darauf abzielt, strategisch wichtige Branchen von Raumfahrt bis Umwelttechnologie, von 3D-Druckern bis, natürlich, zu Kraftfahrzeugen zu stärken. Die EU folgte diesem Beispiel mit einem 10-Punkte-Plan, der die Hinwendung zu einer eher defensiven Industriepolitik kennzeichnete. Deutschland zeigte sich stärker denn je protektionistisch. 2013 stellte Chinas Staatspräsident Xi Jinping das Belt and Road-Projekt vor, die Seidenstraße des 21. Jahrhunderts. Man könnte auch von Chinas Marshallplan für den Rest der Welt sprechen. Es besteht aus einem Netz von Verkehrswegen zu Land und zu Wasser für die chinesische Wirtschaft und für chinesische Einflussnahme, das sich über 71 Länder erstreckt, die halbe Weltbevölkerung und ein Viertel des globalen Bruttosozialprodukts erfasst. Der Westen ist darüber aufs Äußerste alarmiert. Duisburg wurde als einer der Endpunkte ausgewählt, um Waren über Straße, Schiene oder Frachtkahn durch ganz Europa oder weiter auszuliefern. Der Bürgermeister der Stadt zögerte nicht lange, seine Unterschrift zu geben. Als Xi Jinping ein Jahr später Deutschland einen Besuch abstattete, machte er auch eine Schnippvisite im Duisburger Hafen, wo zeitgleich ein mit roten Bannern geschmückter Güterzug aus China eintraf. Begrüßt wurde er von einer Blaskapelle, die alte Bergmannslieder spielte, und von Kindern mit Flaggen Chinas. Inzwischen verkehren zwischen China und Deutschland im Rahmen des Belt and Road 30 Züge pro Woche, bringen Kleidung, Spielzeug und Elektronik nach Europa und fahren mit deutschen Autos, schottischem Whisky, französischen Weinen und anderen Waren zurück. Banner verkünden: Wir sind Deutschlands Chinatown. Deutschland und andere Westmächte stehen vor dem klassischen Dilemma, dass mit wirtschaftlichen Investitionen politische Duldung erkauft wird. Australien geriet anfangs durch den chinesischen Erwerb von Rohstoffen in eine Abhängigkeit, in der wirtschaftlich und politisch Duldung eingefordert wurde. Eine Tendenz, die sich inzwischen auch in der EU etablierte. Im Juni 2017 blockierte Griechenland im UN-Menschenrechtsrat eine EU-Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen in China. Dies war das erste Mal, dass die EU keine gemeinsame Erklärung abgab. 3 Monate zuvor hatte Ungarn seine Unterschrift unter einen Brief verweigert, der die Folter an in China inhaftierten Anwälten anprangerte. Kaum hatten sich die Unternehmen geeinigt, eine härtere Linie zu fahren, überlegten es sich einige Firmenchefs anders. Man hatte ihnen klargemacht, dass es sich nicht auszahlt, wenn man sich mit der chinesischen Regierung anlegt. Daimler-Benz entschuldigte sich zutiefst und mehrfach dafür, in einer Werbung auf Instagram den Dalai Lama zitiert zu haben. Die chinesischen Bevölkerung war eingeschärft worden, es sei unpatriotisch, sich einen Mercedes zu kaufen. Um Geschäfte abschließen zu können, müssen Unternehmen also gute Miene zum bösen Spiel machen. Als Merkel im September 2019 zu ihrem 12. Staatsbesuch nach China fuhr, sie war fast in jedem Amtsjahr dort, wurde sie wie üblich von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Auf dem Hinflug gaben ihr die Geschäftsführer eine Liste mit sensiblen Themen wie Marktzugangsbeschränkung und die Gefahr der Industriespionage, die sie mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang besprechen sollte. Nachdem sie die Wunschliste abgearbeitet hatte, musste sie feststellen, dass sie für die politischen Themen keine Unterstützung bekam. Es hieß, Merkel sei ziemlich erbost gewesen, dass die Delegationsteilnehmer sie so im Regen hatten stehen lassen. Die OECD stufte Deutschland bei der 4G-Geschwindigkeit auf Platz 24 unter 29 Staaten ein. Das Unternehmen, das für dieses Problem eine effektive Lösung bot, war der chinesische Konzern Huawei, dessen Technologie die Deutsche Telekom bereits seit Jahren nutzte. Huaweis Angebot galt als das technologisch fortschrittlichste und zugleich günstigste. Doch es gab massive Bedenken wegen der Sicherheit. Monatelang konnte sich die Regierung nicht einigen. Kanzleramt und Wirtschaftsministerium sprachen sich dafür aus, Huawei mit dem Netzausbau zu beauftragen. Innen- und Außenministerium stellten sich dagegen. Ohne Vorwarnung an ihr Kabinett verkündete Merkel, die Regierung würde kein Unternehmen von der Ausschreibung ausschließen. Die Autolobby hatte sich bei ihr dafür stark gemacht, sagte mir ein langjähriger Abgeordneter. Sie hatten Angst vor wirtschaftlicher Vergeltung. Die parlamentarische Gegenreaktion war jedoch stark, sodass Merkel sich gezwungen sah, ihre Ankündigung zu überdenken. Immerhin konnte sie sich damit beruhigen, dass sie mit solchen Erfahrungen nicht allein stand. Andere europäische Regierungen mussten sich mit ähnlichen Komplikationen herumschlagen. China wird heute weitaus kritischer gesehen als früher. Europäische Staatschefs betrachten Xi Jinpings Regime als Bedrohung für das südchinesische Meer, Asien und darüber hinaus. Besonders kritisch wird das brutale Verhalten gegenüber Hongkong gesehen. Im Herbst 2020 veröffentlichten Frankreich und Deutschland ihr jeweils eigenes Konzept einer Politik zum indopazifischen Raum. Während sie beabsichtigen, die Handels- und restlichen Beziehungen zu China beizubehalten, wollen sie auch intensiver als bisher Partnerschaften zu anderen Staaten jener Region aufbauen. Zur Frage, inwieweit sich Deutschlands Stellung in der Welt seit der Wiedervereinigung tatsächlich verändert hat, erklärte mir der Politologe Jan Techau vom German Marshall Fund of the United States of America, der Kosovo-Einsatz sei nicht der Durchbruch gewesen, für den man ihn damals hielt. Erst wenn wir beginnen, militärische Entscheidungen mit nationalem Interesse zu begründen, anstelle von Auschwitz, haben wir uns wirklich verändert. Deutschland verharre in seiner beschützten Nachkriegsrolle und weigere sich, an Militäraktionen teilzunehmen. Von den 1950er bis zu den 1980er Jahren sei diese Position vertretbar oder sogar notwendig gewesen. Doch heute lasse sie sich nicht mehr halten. Es gibt doch eine andere Erklärung. Der deutsche Pazifismus bezieht seine Kraft aus einer negativen Feedback-Schleife. Öffentlichkeit, Medien, Politik. So die Analyse von Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations, einer auch in Berlin ansässigen Denkfabrik. Er erzeugt ein moralisches Überlegenheitsgefühl und Stolz. Virtue Signaling statt Außenpolitik? Frankes Sichtweise ist auch unter deutschen Experten für Außenpolitik verbreitet. Vielleicht gibt es ein gewisses Gefühl einer vermeintlichen Überlegenheit, aber das sollte man nicht überbewerten. Wie so oft schiebt sich auch hier die Vergangenheit dazwischen. Techow vergleicht Deutschland mit Großbritannien. Ihr Briten denkt immer, ihr seid auf der richtigen Seite der Geschichte, selbst wenn ihr es vermasselt habt. Ihr bleibt eurem alten Selbstbild verhaftet. Ihr formuliert eure Identität aus eurer einstigen Größe. Ihr habt kein Problem damit zu improvisieren. Die Deutschen haben einfach kein Vertrauen, dass sie auf der richtigen Seite stehen, wenn sie ein Risiko eingehen. Deshalb scheuen sie Risiken. Dies scheint mir die überzeugendste Erklärung überhaupt zu sein. Deutschland im Krieg? Das ist eine Vorstellung, die kein Wähler heute ins Auge fassen würde. Haben die Deutschen die Lektionen aus der Vergangenheit vielleicht zu gut verinnerlicht? Für einen Ausländer ist es höchst lehrreich, die schöne Grenzstadt Aachen zu besuchen. Ich schlendere durch ihre schmalen Gassen, Wegweiser geben die Richtung zur Kleinstadt Waals in den Niederlanden oder nach Kelmis in Belgien an, wo man leicht mit dem Fahrrad hinfahren könnte. Aachen ist ein Ort der Künste und Bildung, Wissenschaft und Kultur und der dramatischen Ereignisse. Ein Mikrokosmos deutscher und europäischer Geschichte. Es war der Vorposten, von dem aus deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg nach Flandern abkommandiert wurden und an dem amerikanische Panzer im Oktober 1944 den Westwall überquerten. Schon ganze 6 Monate vor der deutschen Kapitulation stand Aachen unter Kontrolle der Alliierten. So wurde die Stadt zum Prüfstand für den demokratischen Wiederaufbau der Nachkriegszeit. Aachen selbst sieht sich als Wiege der westeuropäischen Kultur und steht für Karl den Großen. Von Adenauer bis de Gaulle, von Macron bis Merkel haben französische Präsidenten und deutsche Kanzler diese Stadt gewählt, um ihre Versöhnung zu besiegeln und ihre Verpflichtung zur europäischen Einigung zu bekräftigen. Das vereinte Europa erwuchs aus dem Versuch, eine abschließende Lösung für die deutsche Frage zu finden. 1950 veranstaltete Aachen die erste Verleihung des Karlspreises, mit dem Männer und Frauen aus der Politik geehrt werden, die sich um Europa verdient gemacht haben. Die Liste der Preisträger liest sich wie ein europäisches Who is Who. Im ersten Jahrzehnt sind es neben Adenauer und Churchill unter anderem Jean Monnet und Robert Schumann. Später kamen Jacques Delors, Bill Clinton, Papst Johannes Paul II. Und Václav Havel hinzu. Und Tony Blair. In jenen Tagen träumten die Menschen noch kühn von einem Europa, in dem Großbritannien eine tragende Rolle spielte. Wie ich feststellen konnte, sind sich die Deutschen sehr wohl bewusst, dass der Wiederaufbau der Nachkriegszeit und die Wiederaufnahme ihres Landes in die Völkergemeinschaft auf der Idee Europa beruht und dass sie dafür zwangsläufig Kompromisse eingehen mussten. Die Aufgabe der D-Mark im Interesse der europäischen Integration war keine Kleinigkeit. Allerdings verschärfte die Währungsunion das Ungleichgewicht zwischen reichen und ärmeren Staaten, zwischen klug wirtschaftenden und verschwenderischen, was freilich jeder anders sah, zwischen Nord und Süd. In der Schuldenkrise, die auf den weltweiten Finanzcrash der Jahre 2007-2008 folgte, zeigte sich in den Augen vieler Europäer wieder das Gespenst eines überaus knauserigen Deutschland. Zwar wurde der Schuldenausgleich für Griechenland mit seinen extrem strengen Bedingungen von der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds ausgehandelt, doch hinter den Kulissen spielte Deutschland eine Schlüsselrolle. Schließlich sollte es auch einen Großteil der Gelder aufbringen. Zugleich entspann sich eine erregte Debatte um die Frage, was Griechenlands Zusammenbruch verursacht hatte. Unstrittig ist, dass das Land schwere Einschränkungen hinnehmen musste. Die Griechen reagierten mit tief empfundener Wut. Auf Transparenten in Athen war Angela Merkel mit aufgemaltem Hitlerbart zu sehen. Die Meinungsumfragen gaben jedoch größtenteils breite Unterstützung für den harten Kurs der griechischen Regierung wider. Am wichtigsten für das Gelingen des Projekts Europa sind allerdings die deutsch-französischen Beziehungen. Der Élysée-Vertrag, Ausdruck des besonderen Verhältnisses zwischen diesen beiden Ländern und Kernstück der europäischen Einigung, ist mittlerweile 60 Jahre alt. Angesichts der Unberechenbarkeit des fernen Amerika und nun auch noch des britischen Ausscheidens aus der EU braucht Deutschland Frankreich mehr denn je. Dass zwischen ihren Staatschefs Spannungen herrschen, ist nicht neu. Doch in entscheidenden Augenblicken haben die beiden Länder stets zusammengefunden. Wie etwa Schmidt und Giscard d'Estaing in den späten 1970ern während der globalen Währungskrisen oder Kohl und Mitterrand bei der Wiedervereinigung und Schröder und Chirac im Falle des Irak. Merkel pflegte eine enge Zusammenarbeit mit den Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande. Doch seitdem Emmanuel Macron mit seiner Zentrumspartei République en Marche an der Macht ist, hat Merkel zu kämpfen. Sie kann seinen großartigen Gesten nichts abgewinnen und hält seine prächtig inszenierten Anbiederungen gegenüber Trump und Putin für naiv und gefährlich. Er wiederum ärgert sich immer stärker über ihre Zögerlichkeit und ihre Weigerung, sich seinen Bemühungen anzuschließen, ein neues Europa zu schmieden. Der Partner, der Deutschland auf politischer Ebene vielleicht am nächsten stehen würde, ist paradoxerweise das Vereinigte Königreich. So empfindet Deutschland ehrliche Betroffenheit über Großbritanniens Abschied aus der EU, auch wenn es sich bereits wieder Neuem zuwendet. Katharina Barley, die damalige Justizministerin in der Bundesregierung, machte bei einem britisch-deutschen Dinner in Berlin 2019 die bittere Vorhersage: Selbst wenn wir mit Ihnen zukünftig einer Meinung sind, so bleibt doch stets eine größere Distanz. Denn die Familie kommt zuerst und Sie gehören nicht mehr zur Familie. Sie muss es wissen, denn sie ist selbst zur Hälfte britisch. Ihr Vater stammt aus Lincolnshire. Zum Inkrafttreten des Brexit scheinen sich Barleys Worte zu bewahrheiten. Britische Diplomaten und andere Gesandte mussten erleben, wie schnell sie von wichtigen Diskussionen ausgeschlossen oder nur noch am Rand berücksichtigt wurden. Deutschland braucht ein vereintes Europa nicht nur für den Handel, sondern vor allem auch aus Gründen der Sinnstiftung. Amerikas Rückzug aus Europa wird mit Trump nicht enden. Bereits im Mai 2017 äußerte sich Merkel in klaren Worten: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Und sie fügte hinzu: Aus der amerikanischen Warte ist Europa nicht länger der Mittelpunkt des Weltgeschehens. Das wird unter jedem US-Präsidenten so sein. Deswegen muss Europa seine eigene Weltrolle neu bestimmen. Im Deutschland der Nachkriegszeit waren die Vereinigten Staaten die bindende Kraft. Trotz zum Teil krasser antiamerikanischer Äußerungen wurde ihr Beitrag zum Wiederaufbau und zur Entwicklung des Wohlstands von der Mehrheit der Deutschen geschätzt. Hinzu kam das sichere Wissen, dass jemand da war, der das Land verteidigen würde. Die US-Einheiten, die so lange auf deutschem Boden stationiert waren, ermöglichten es den Deutschen, wieder Selbstvertrauen zu fassen. Doch wie im Deutschland von heute üblich, folgt einer Phase der Unruhe stets große Nachdenklichkeit. Fast könnte man Donald Trump dankbar sein, schrieben die Zeitkommentatoren Bernd Ulrich und Jörg Lau, dass die Konstanten und Prinzipien deutscher Außenpolitik ausgerechnet von der amerikanischen Regierung in Frage gestellt werden, stellt eine enorme intellektuelle und strategische Herausforderung dar. Europäische Integration, Multilateralismus, Einsatz für Menschenrechte und Rechtsstaat, regelbasierte Globalisierung – all das muss ein in Europa eingefügtes Deutschland künftig zur Not auch ohne, vielleicht sogar gegen die US-Regierung vorantreiben. Manchen Menschen gelingt es bisweilen, mit Worten oder Taten eine Situation auf den Punkt zu bringen. So Thomas Bagger, der Leiter der außenpolitischen Abteilung des Bundespräsidialamtes, der sich in einem Artikel in der wissenschaftlichen Zeitschrift Washington Quarterly 2018 auf die Debatte um das Ende der Geschichte aus den 1990er Jahren bezog. Gegen Ende eines Jahrhunderts, in dem es zweimal auf der falschen Seite der Geschichte stand, fand sich Deutschland endlich auf der richtigen wieder. Die Menschen wollten sehnlichst glauben, dass der Kalte Krieg vorüber sei, die Demokratie gewonnen hätte und sie sich um ihr Privatleben kümmern könnten. Seit 1945 hatten die Deutschen die Vorstellung einer linearen Entwicklung in die Zukunft mit Erwartungen, die sich seit den 1990er Jahren verfestigt hatten. Die Länder würden sich schrittweise reformieren und ihre Märkte öffnen, sich zu liberalen Demokratien wandeln. Ein großer Meilenstein war die Schlussakte von Helsinki, jenes Abkommen von 1975, in dem die Anerkennung der Grenzen und die Wahrung der Menschenrechte festgeschrieben wurden. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hatten sich die mittel- und osteuropäischen Staaten beeilt, sich nach westeuropäischem Vorbild neu zu ordnen. China würde ihnen bald folgen und der arabische Frühling diese Entwicklung verstärken. Rückschläge seien nur von kurzer Dauer. Bagger schrieb, da in unserer Vorstellung vom imminenten Ende der Geschichte kein Platz für Autoritarismus war, konnte es sich dabei nur um letzte Zuckungen und Ausreißer handeln. Im Januar 2021 war die dunkle Ära mit Donald Trump endlich vorüber. War sie das auch wirklich? Denn noch Wochen nach den Wahlen weigerte er sich, mit immer neuen trickreichen Manövern seine Niederlage zu akzeptieren. Neben Trumps theatralischen Inszenierungen war der beunruhigendste Aspekt des Novembers 2020 der Wahlausgang selbst. Sicherlich hat Biden den größeren Stimmenanteil erhalten, in der Summe sogar mehr als die Sieger früherer Wahlen. Aber auch Trump schnitt hervorragend ab, und das trotz seiner Hetze, seiner Spaltung der Gesellschaft und seines miserablen Umgangs mit der Pandemie. Mit Joe Biden und Kamala Harris haben die Vereinigten Staaten ein Präsidentschaftsteam gewählt, das für einen soliden Mittelweg, fundiertes Wissen und Ehrlichkeit steht. Drei Eigenschaften, die dem impulsiven Agieren Trumps eindeutig fehlten. Trumps Anhänger sahen das anders. Sie klammerten sich verzweifelt an seine Lüge, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Von daher kam das gewaltsame Eindringen in das Kapitol für die US-Amerikaner und viele Europäer, die Festung von Freiheit und Demokratie, rückblickend betrachtet nicht überraschend. Auch wenn es das Ende einer Ära der bewusst geschürten Ressentiments und manipulierten Fakten ankündigte, wirkte es doch zutiefst verstörend. Es mochte zwar Trumps persönlichen Abgang darstellen, aber nicht unbedingt das Ende seiner Bewegung. Man mag sich gar nicht vorstellen, dass die Vereinigten Staaten ab 2024 von einem extremen Politiker geführt werden könnten, der in Trumps Fußstapfen treten, aber viel klüger vorgehen würde. Wie Deutschland und der ganzen Welt bewiesen wurde, sind die Demokratie und ihre Institutionen ein teures Gut und nicht vor Angriffen gefeit. Zunächst einmal aber können wir aufatmen, zumindest für eine gewisse Zeit. Die US-Diplomatie kehrte zur Normalität und im Umgang mit ausländischen Regierungen zum zuvor üblichen Respekt zurück. Biden gab bekannt, dass er sich wieder dem Pariser Klimaabkommen anschließen und erneut in das Atomabkommen mit dem Iran einsteigen würde. Bei etlichen wichtigen politischen Themen wird die Haltung der Vereinigten Staaten für Europa jedoch nicht einfach sein, wie etwa in der zu erwartenden harten Linie gegenüber Russland, einschließlich einer klaren Ablehnung von Nord Stream 2 und China. Und in Verhandlungen mit den NATO-Mitgliedstaaten wird Biden mindestens ebenso hartnäckig wie Trump auf einem Verteidigungshaushalt von 2% ihres Bruttoinlandsprodukts bestehen. Die größte Herausforderung aber wird die langfristige Verlagerung der US-Prioritäten weg von Europa und hin nach Asien sein. In seinem Büro in Schloss Bellevue spricht Bagger mit mir über die Konsequenzen aus Trumps Amtszeit. Die Angriffslust des US-Präsidenten, erklärt er, hat Deutschlands Konzept der Außenpolitik den Boden unter den Füßen weggezogen. Deutschland hat seine Stabilität verloren. Dann sagte er etwas, was mir nachhaltig im Kopf geblieben ist. Wir Deutschen haben ein Problem. Wir erwarten, dass die anderen aus den Ereignissen dieselben Schlüsse ziehen wie wir selbst. Wenn Merkel die Weltbühne verlässt, wird, wer immer ihr folgt, die Wähler davon überzeugen müssen, dass die Komfortzone verlassen werden muss. Das Ende der Geschichte ist eine Illusion. Das Überleben der liberalen Demokratien keineswegs selbstverständlich. Die Aufgaben beginnen gleich an Deutschlands Grenzen. Deutschland ist länger verwöhnt worden, als ihm gut tat. Aber das ist nun vorbei. Der eigenartige deutsche Weg. Kann Deutschland noch Wirtschaftswunder? Langsam, aber sicher. Produktion und Technik, Export, solide öffentliche Finanzen, gut ausgebildete Arbeitnehmer, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Deutsche Wertarbeit. Das Herz von all dem, der Mittelstand, der rund 3/4 der Arbeitnehmer des Landes beschäftigt und mehr als die Hälfte seiner Wirtschaftsleistung erbringt. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Rückgrat. 2/3 der weltweit erfolgreichen Mittelstandsunternehmen in Deutschland haben ihren Sitz in Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern. Wenn man nur die alten Bundesländer betrachtet, dann haben Kleinstädte eine gewisse Abwanderung erlebt. Aber der Exodus in die großen Städte ist viel geringer als zum Beispiel in Frankreich, England, Polen oder Spanien. Doch nicht bloß die familieneigenen Unternehmen bleiben ihren Ursprüngen treu. Mercedes und Bosch sind in Stuttgart beheimatet, Siemens und BMW in München, ThyssenKrupp in Essen, VW in Wolfsburg, Adidas im kleinen Herzogenaurach, SAP, eines der wenigen erfolgreichen deutschen Technologieunternehmen, in Walldorf südlich von Heidelberg. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Während sich in vielen anderen Ländern der Welt Industrie und Dienstleistungen in bestimmten Regionen konzentrieren, bleiben in Deutschland Produktion und internationales Business den Regionen treu. Zur Regionalisierung kommt Spezialisierung. Der Business-Stratege und Autor Hermann Simon prägte den Begriff Hidden Champions, die heimlichen Gewinner, womit relativ unbekannte Unternehmen gemeint sind, die sich oft ganz auf eine enge Nische konzentrieren und in ihrem Marktsegment führend sind. Sie sind meist inhabergeführt, arbeiten zielstrebig in ihrem Premium-Bereich und sind ganz auf ihr Produkt spezialisiert. Gewöhnlich sind sie, anders als die großen börsennotierten Unternehmen, in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Unter den Schlagzeilen sensationeller Geschäftserfolge verbirgt sich eine völlig unbemerkte Quelle von Führungsweisheit, schreibt Simon. Er zählt 2700 solche Unternehmen weltweit, die Hälfte davon Deutsche. Mit großem Abstand folgen die USA und weit abgeschlagen sind Japan und China sowie andere europäische Länder. Von einem deutschen Unternehmen wird heute erwartet, dass es Bürgersinn zeigt. Sport und Kultur ganz selbstverständlich unterstützt. Mitmachen lautet die Devise. Im Gegensatz zu anderen Ländern zeigen Unternehmer starke lokale Verbundenheit. In Neuss lerne ich Tim Hörnemann kennen. Seine Firma ist durch und durch deutsch. Sie operiert global, aber bleibt lokal verwurzelt. Er führt mich durch die Produktion. Natsu, so der Firmenname, importiert gefrorenen Lachs und Krabben aus Norwegen. In modernsten Anlagen wird der Fisch aufgetaut, der Reis aus Valencia gedünstet und Wasabi aus China beigegeben. Die Arbeiter, hauptsächlich aus Osteuropa, ordnen die exakt geschnittenen Stücke blitzschnell an. Dann gehen die Fertiggerichte in Containern auf Lastwagen durch Deutschland und Europa bis Schottland. Wir reden über Unternehmenskultur. Der bloße Gedanke an den Verkauf meines Unternehmens verursacht mir Magenkrämpfe, sagt Tim. Die Nachbarn würden einen schief ansehen. Sein Freund Tom Bolzen, ein ökologisch orientierter Architekt, pflichtet ihm bei. Das hieße, sich aus der Verantwortung stehlen. Man würde als Feigling betrachtet werden, sagt er. Ziel ist es, das beste Unternehmen aufzubauen, nicht persönlich der Beste zu sein. Bloß keine Angeberei. Es fällt das Wort Demut. Sie geben zu, dass sie es leicht hatten, im Gegensatz zur Nachkriegsgeneration ihrer Eltern, die ihre Unternehmen und Gemeinden aus dem Nichts aufbauen mussten. Ludwig Erhards radikale Reformen als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft in den westlichen Besatzungszonen führten zu einem unmittelbaren Aufschwung der westdeutschen Wirtschaft nach dem Krieg. Bislang hatten die Deutschen etwa 10 Arbeitsstunden pro Woche mit dem sogenannten Hamstern verbracht, dem Organisieren von Lebensmitteln und anderen dringend benötigten Dingen. Innerhalb weniger Monate ging das auf 4 Stunden zurück. Am Vorabend der Währungsreform und der Aufhebung der Preiskontrollen im Jahr 1948 war die Industrieproduktion in Deutschland halb so hoch wie 1936. Ende 1948 erreichte sie schon 80% dieses Vergleichswerts. Henry Wallick, Professor für Ökonomie an der Universität Yale und später Mitglied des Gouverneursrats der Federal Reserve, schrieb 1955 in seinem Buch »The Mainsprings of the German Revival«: »Die Stimmung im Land änderte sich über Nacht. Die graugesichtigen, hungrigen, leblos wirkenden Gestalten, die auf der ständigen Suche nach Nahrung in den Straßen umherwanderten, wurden auf einmal lebendig.« Im Jahr 1958 war die Industrieproduktion schon 4-mal so hoch wie ein Jahrzehnt zuvor. Die westdeutsche Wirtschaft wuchs im Schnitt um 8% pro Jahr. Das entspricht dem heutigen Richtwert der chinesischen Regierung für ihre aufstrebende Nation. Dieser Zuwachs war doppelt so hoch wie der aller anderen Volkswirtschaften in Westeuropa. Schon 1968, kaum mehr als 2 Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges, übertraf die Leistung der westdeutschen Wirtschaft die des Vereinigten Königreichs. Und dieser Trend setzte sich unaufhaltsam fort. Im Jahr 2003 war Deutschland der größte Exporteur nach Osteuropa und überflügelte im Jahr 2005 die USA als Exporteur von Maschinen nach Indien. Die Mehrzahl der Autos, die China einführt, kommen aus Deutschland. Besonders beeindruckend ist, dass Deutschland die USA im Jahr 2003 als größten Warenexporteur der Welt überholte. Eine Position, die es bis 2010, als sie an China ging, hielt. Während der 1990er und 2000er Jahre lag das Wirtschaftswachstum in Deutschland unter dem Durchschnitt der Eurozone. Die Riesenaufgabe, die Wirtschaft der DDR einzugliedern, hätte jede andere Volkswirtschaft in die Knie gezwungen. Damals verspottete man Deutschland gerne als Dinosaurier. Der Economist schrieb 1999 in einem vielbeachteten Leitartikel, den die Entscheidungsträger und Politiker in Berlin bis heute nicht vergessen haben: Die deutsche Wirtschaft stagniert erneut und Deutschland wird als der kranke Mann oder sogar als Japan Europas bezeichnet. Was lange Zeit als die Stärken Deutschlands erklärt wurde, galt auf einmal als Schwächen. Die Sehnsucht nach Stabilität hätte dem Arbeitsmarkt die Flexibilität genommen, hieß es. Und der Wohlfahrtsstaat sei zu spendabel geworden. Das Wirtschaftswunder erzeugte nicht nur Wachstum, es war auch ein soziales Projekt. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen von Ludwig Erhard und anderen Vordenkern jener Tage beruhten auf der Idee der sozialen Marktwirtschaft, ein Begriff, den der Ökonom und Soziologe Alfred Müller-Armack geprägt hatte. Ihm schwebte eine neue Synthese aus freier Marktwirtschaft und sozialer Sicherheit vor. Die Politik sollte alles tun, um den größtmöglichen Wohlstand aus dem Markt herauszuholen, der dann nach dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit verteilt wird. Anders ausgedrückt, ein jeder soll das Gefühl haben, dazuzugehören. Das findet man so kaum in anderen Ländern. Herzstück des deutschen Modells ist die Mitbestimmung. Sie wurde 1976 gesetzlich verankert und verlangt von großen Unternehmen, die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat den Vertretern der Arbeitnehmerschaft zu überlassen, die meist von den Gewerkschaften gewählt werden. Bei Unternehmen mittlerer Größe ist es immer noch 1/3 der Sitze. In anderen Ländern, insbesondere in den USA und Großbritannien, gilt eine derartige Machtaufteilung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften als sozialistisches Teufelswerk. Doch Deutschland hat mit Varianten dieses Systems schon seit den Anfängen der industriellen Revolution experimentiert. Nur die Nationalsozialisten versuchten, die organisierte Arbeiterschaft zu brechen. Immerhin begannen in den 1980ern, der Blütezeit des Thatcherismus und Reaganismus, auch in Deutschland einige laut die Frage zu stellen, ob das angelsächsische System des Heuerns und Feuerns nicht doch mehr Wachstum und Produktivität erzeuge. Daraufhin versuchte Helmut Kohl, die Verhältnisse durch Einschränkungen der Geltung von Tarifverträgen und durch die Reduzierung der Macht der Betriebsräte neu zu ordnen. Beide Initiativen wurden rasch begraben, auf Wunsch der Arbeitgeber. Sie hatten längst eingesehen, dass sie mit dem System starker Gewerkschaften und klarer Regeln besser fuhren als mit einer schwächeren, dafür aber unzufriedenen und weniger berechenbaren Arbeitnehmervertretung. In einer vom MIT, der Universität von Kalifornien in Berkeley, und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung durchgeführten Studie wurden mittelständische deutsche Unternehmen mit und ohne Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat miteinander verglichen. Mit verblüffenden Ergebnissen. Unternehmen mit Arbeitnehmervertretung verfügten über 40-50% mehr langfristig angelegtes Aktienkapital als die ohne. Mit anderen Worten, die Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat führt zu deutlich höheren Investitionen. In Unternehmen mit geteilter Verantwortung stiegen die Löhne schneller, bei allerdings parallel gesteigerter Produktivität der Arbeitnehmer. Bei den Gewinnsteigerungen gab es keine Unterschiede. Die Rentabilität lag in der Gruppe mit Arbeitnehmervertretung leicht höher, mindestens aber genauso hoch wie in der anderen Gruppe. Kurz, Mitbestimmung erwies sich in allen Unternehmensbelangen als neutral bis ausgesprochen vorteilhaft. Und dennoch beharren Verfechter der klassischen freien Marktwirtschaft darauf, dass Arbeitnehmer im Aufsichtsrat nur Eigeninteressen vertreten, den Fortschritt blockieren und höhere Löhne herauszuschlagen versuchen. Im Bundesverband der deutschen Industrie in Berlin diskutierte ich mit Stefan Meyer, damals Vorstand des BDI, heute Direktor des Deutschen Instituts für internationale Politik und Sicherheit, über Kapitalismus und Verantwortung, ein inzwischen auch in anderen Ländern aktuelles Thema. Er sang ein Loblied auf die Gewerkschaften und sprach von Umverteilung. Deutsche Unternehmenschefs achten sehr genau auf den Aktionärswert. Aber er ist für sie nicht alles. Auch der soziale Zusammenhalt ist eine wichtige Investitionsentscheidung, meinte er. Auf meine Bitte, dies zu erläutern, erklärte er, man müsse ein marktfreundliches Klima schaffen, aber auch Institutionen und Normen, die zu einer gerechten Verteilung der erwirtschafteten Gewinne führen. Und Verantwortung für seine Arbeitskräfte zeigen. Während und unmittelbar nach der letzten Finanzkrise gaben sich deutsche Unternehmen größte Mühe, keine Arbeitnehmer zu entlassen. Es wurde Kurzarbeit eingeführt, die Belegschaft gebeten, den Jahresurlaub vorzuziehen oder unbezahlten Urlaub zu nehmen. Kurz, man tat alles, was half, Entlassungen zu vermeiden. Im Vertrauen darauf, dass die Geschäfte wieder anlaufen würden, wurde auch kein neues Personal gesucht. Die Arbeitnehmer akzeptierten den kurzfristigen Verzicht, um ihre Stelle zu behalten. Das hat dazu beigetragen, dass wir uns relativ rasch erholt haben. Es war eine vernünftige Entscheidung. Das Konzept der Kurzarbeit wurde inzwischen von anderen Ländern übernommen, die derzeit versuchen, die Arbeitnehmer vor den Folgen des Corona-Shutdowns der Wirtschaft zu schützen. Der Historiker Werner Abelshauser stellt in seinem vielbeachteten Buch »The Dynamics of German Industry – Germany's Path Toward the New Economy and the American Challenge« von 2005 fest, dass die zwei führenden Wirtschaftsnationen des 20. Jahrhunderts, die USA und Deutschland, sich lange parallel entwickelt haben. Erst in den 1980ern begannen sie auseinanderzudriften, als die Deregulierung und das Prinzip des schnellen Geldes von Reagan und Thatcher eingeführt wurde, ganz nach ihrem Idol Milton Friedman. In einem Interview mit der Zeit unter der Schlagzeile »Sind wir nicht die Reichsten?« erläuterte Abelshauser, dass die Finanzkrise von 2008 sowohl die moralische Überlegenheit als auch die höhere Effektivität des German Way bewiesen habe. Die Deutschen würden ihr Glück nicht so sehr von persönlichem Gewinnstreben abhängig machen wie die Menschen in anderen Ländern. Sie hätten stets auch das Gemeinwohl im Auge. In Deutschland gilt traditionell der Staat als Garant für die wirtschaftliche Entwicklung, sagte er. Die Suche nach Konsens im Aufsichtsrat könnte nun gleichgesetzt werden mit Verhinderung von Spontaneität und raschem Reagieren. Doch die Deutschen sehen keinen Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialem Zusammenhalt. Es ist bemerkenswert, wie es dieses Land, abgesehen von kurzen Phasen, geschafft hat, den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten, anscheinend ohne, dass die Menschen besessen wären von Arbeit. Im Februar 2000 hat Frankreich per Gesetz die 35-Stunden-Woche eingeführt. Kein Arbeitgeber darf Angestellte darüber hinaus arbeiten lassen. Überstunden in festgelegtem Rahmen erfordern immer eine Einigung. Das Gesetz sollte dazu beitragen, die Beschäftigung und Produktivität zu steigern. Das Ergebnis kann man allenfalls als gemischt betrachten, je nach angelegtem Maßstab. Deutschland verfährt hier weniger starr, geht aber in gewisser Weise weiter als Frankreich. So hat die Präsenz von Gewerkschaftsvertretern in den Aufsichtsräten den Effekt, dass man dort ohne die endlosen Streiks auskommt, die seit Jahrzehnten die französische Arbeitswelt prägen. In Deutschland sind Streiks stets das allerletzte Mittel und sie führen in aller Regel zu einem Kompromiss. Anfang 2018 erreichte die IG Metall, die größte Gewerkschaft, dass alle Beschäftigten in der Elektro- und Metallbranche Anspruch haben, ihre Arbeitszeit bis zu 2 Jahre lang von 35 auf 28 Wochenstunden zu reduzieren, um sich um Kinder, ältere oder kranke Angehörige zu kümmern, zusätzlich zu einer kräftigen Erhöhung des Stundenlohns. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, ihnen am Ende einer solchen Phase ihren Vollzeitstatus zurückzugeben, sofern die Mitarbeiter es wünschen. Dies löste einen Dominoeffekt in der gesamten Industrie aus. Als nächstes folgte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mit einer ähnlichen Vereinbarung. Bezeichnenderweise wurde den Beschäftigten der Deutschen Post die Wahl zwischen einer 5%igen Lohnerhöhung oder 100 zusätzlichen Urlaubsstunden binnen 2 Jahren gelassen. Bei einer Befragung durch Verdi, der Gewerkschaft für Arbeitnehmer der Deutschen Post und anderer Dienstleistungsunternehmen, entschieden sich 56% für mehr Urlaub, Entlastungszeit genannt, und 41% für mehr Geld. Umso erstaunlicher, dass ein Land, das so stolz auf seine soziale Marktwirtschaft ist, derart lange brauchte, um landesweit einen Mindestlohn einzuführen. Erst 2015 wurde er Gesetz, 45 Jahre später als in Frankreich und 16 Jahre später als in England. Nicht nur die Arbeitgeber leisteten Widerstand, das tun sie in dieser Frage gewöhnlich überall, sondern auch die Gewerkschaften, die eine Schwächung ihrer Verhandlungsmacht befürchteten. In anderen Ländern, so ihr Argument, sei der Mindestlohn notwendig, weil die Arbeitnehmer dort keinen anderen Schutz hätten, in Deutschland jedoch durch die Mitbestimmung abgesichert seien. Vor dem Hintergrund rückläufiger Mitgliederzahlen, wenn auch weniger stark als sonst in der Welt, war diese Position wohl eher von Eigeninteresse als von Grundsätzen der Interessenvertretung bestimmt. Vor der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2013 und seiner Einführung im Jahr 2015 verdienten schätzungsweise 10% der Deutschen, nahezu allesamt nicht gewerkschaftlich organisiert, weniger als den Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. In der Vergangenheit mussten sich viele Arbeitnehmer auf die Absicherung durch Unternehmen verlassen, die ihnen Betriebsrenten, Betriebssport, Kindergärten anboten und damit ein Gefühl von Zugehörigkeit förderten. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert gut für Bürger, die einen klassischen Arbeitsplatz haben, erklärt Christian Odendahl vom Center for European Reform. Wenn man da rausfällt, endet man im Dienstleistungssektor, wo man als Arbeitnehmer zweiter Klasse betrachtet wird. Er meint damit die Beschäftigten der Gig Economy, die mit informellen oder Nullstundenverträgen als Reinigungskräfte, Sicherheitspersonal oder Auslieferungsfahrer arbeiten. Die Hartz-Reformen galten besonders unter Linken als einschneidender Wendepunkt, als Sprung in die raue Welt der ungezügelten freien Märkte. Bis heute sind sie Gegenstand kontroverser Debatten. Schröder wurde 2005 in der von ihm angesetzten vorgezogenen Bundestagswahl als Kanzler abgewählt. Ein hoher Preis, den seine Partei für die Reformen zahlen musste. So radikal sie sich für deutsche Verhältnisse ausnahmen, so wenig waren sie es im globalen Vergleich. Die ökonomischen Früchte davon erntete Angela Merkel, die klug genug gewesen war, sich aus der Sache herauszuhalten und so nicht mit dieser Politik identifiziert wurde. Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität stiegen, die Arbeitslosigkeit ging zurück. Deutsche Unternehmen machten fleißig Geschäfte mit Osteuropa und den BRICS-Staaten, die boomten und Kapital im Überfluss hatten. Die Exporte erreichten wieder Rekordwerte. In den 7 Jahren vor der Finanzkrise nahmen sie um 75% zu, verglichen mit 20% bei Deutschlands Konkurrenten. Auch nach den Hartz-Reformen zeigt sich die deutsche Wirtschaftspolitik eher risikoavers, kommen Innovationen langsam voran. In vielen Bereichen der Digitalisierung hinkt das Land hinterher, vom bargeldlosen Zahlungsverkehr bis zur öffentlichen Verwaltung. Deutschland sei in vielen Bereichen Marktführer, meint Siemens-Vorstandsvorsitzender Joe Käser, woraus sich eine ablehnende Haltung gegenüber disruptiven Veränderungen ergebe. Ich sprach mit ihm auch über die gesellschaftliche Stigmatisierung des Scheiterns und führte das Beispiel eines südkoreanischen Unternehmers an, der gerade Mitte 20 auf einer Konferenz stolz erklärt hatte, schon sein 5. Start-up gegründet zu haben. Die ersten 4 waren gescheitert, beim 5. nun hatte es geklappt. Fail fast, schnell scheitern, ist einem amerikanischen und asiatischen Management gängiges Konzept. Käser berichtet, dass Amerikaner auf einem Bezirksgericht einfach die Insolvenz ihres Unternehmens erklären können, um anschließend einen Stock höher ein neues Unternehmen anzumelden. Das ist in Deutschland so nicht möglich. Der Software-Riese SAP, eines der jüngsten Unternehmen, das im deutschen Aktienindex DAX gelistet ist, wurde bereits 1972 gegründet, was womöglich erklärt, warum sich Deutschland so schwer mit Technologie und Start-up-Kultur tut. Allein der Marktwert des weltweit größten Unternehmens, Apple, entspricht heute dem Gesamtwert aller im deutschen Aktienindex gelisteten Unternehmen. Erst allmählich ändert sich das Bild der Deutschen von unternehmerischer Selbstständigkeit, die lange als riskant und wenig attraktiv galt. Um 2015 hatte Berlin den höchsten Anteil an Unternehmensgründungen aller europäischen Städte. Wagniskapitalinvestitionen in Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland verzeichnen mittlerweile eine Steigerungsrate von 60-80%. Der größte Teil davon fließt in die Hauptstadt, die inzwischen mit London um die klügsten Köpfe Europas wetteifert. Auch Frankfurt und München werden für Investoren immer attraktiver. Es herrscht kein Mangel an deutschen Erfolgsgeschichten, insbesondere im E-Commerce- und Blockchain-Bereich. Der Online-Versandhändler Zalando, der Online-Lieferdienst für Restaurantbestellungen Delivery Hero, der Online-Musikdienst Soundcloud, Investoren und Business Angels wie Rocket Internet und Cherry Ventures. Die Mutter aller dieser Unternehmen, der Preisvergleicher Idealo, der im Jahr 2000 startete, als von einem Technologiesektor praktisch noch keine Rede sein konnte. Inzwischen sind alle auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Bill Gates hat Geld in ein Wissenschaftsnetzwerk gesteckt. Sein Nachfolger bei Microsoft, Steve Ballmer, eröffnete einen Accelerator des Unternehmens in Berlin. Corporate Deutschland macht mit. Auch der Zeitungsverlag Axel Springer hat gemeinsam mit Porsche einen Accelerator namens APX eröffnet. Er ist in einer Nebenstraße unweit des ehemaligen Checkpoint Charlie angesiedelt. Drinnen bietet sich einem das übliche Bild mit Millennials und Leuten der Generation X in Hoodies und T-Shirts, die alle Englisch sprechen. Berlin mit seiner besonderen Atmosphäre bietet der Tech-Branche Vor- und Nachteile. Google, das im Zentrum der Stadt eine große Vertretung hat, plante dort seinen 7. Campus zu eröffnen. Drehkreuz für die Technologie-Gründerszene, wie es sie schon in London, Madrid, Tel Aviv, Warschau und anderswo gibt. Gab aber nach 2 Jahren anhaltender Proteste auf. Das Unternehmen hatte ein ehemaliges Elektrizitätswerk in Kreuzberg als Standort ins Auge gefasst. Alles schien perfekt. Mozilla, WeWork und andere waren schon da. Niemand hatte jedoch damit gerechnet, dass die Bewohner die Megakonzerne aus dem Silicon Valley als Eindringlinge betrachteten. Nun hat Google die ehemalige Aquafilmfabrik in Altreptow bezogen. Ich gehe mit Martin Eirer, der Mitgeschäftsführer und gleichzeitig einer von Deutschlands bekanntesten DJs ist, durch das Gründerzentrum mit seinem Mix aus etablierten Unternehmen, Siemens, Audi, Daimler und Hipster-Szene. Im Besprechungsbereich gibt es eine Ecke mit weichen Bällen zum Ausruhen, den Ball Pit. Ein Drittel der insgesamt 4000 Factory-Angehörigen beider Standorte sind Deutsche. Die übrigen kommen aus 70 verschiedenen anderen Ländern. Die alteingesessenen Kreuzberger Hippies begegnen dem Zustrom der Hipster mit Argwohn. Sie sind ihnen zu kapitalistisch, sagt Eirer und fügt hinzu, hier trifft 1968 auf die alte DDR. Seine Frustration ist verständlich. Nicht nur die Älteren wehren sich gegen Veränderungen, sondern auch ein großer Teil der Jungen und der politisch eher Linksdenkenden. Tief in meinem Innern kann ich irgendwie verstehen, dass sich viele alteingesessene Bewohner Berlins und anderer Städte übergangen fühlen. Im Ganzen herrscht in Deutschland zwar weniger Ungleichheit als in anderen Ländern, aber doch mehr, als man manchmal denkt. Der das Maß der Ungleichverteilungen beziffernde Gini-Koeffizient weist Deutschland einen Platz etwa in der Mitte der 36 OECD-Staaten zu, knapp hinter den skandinavischen Ländern, aber immer noch deutlich vor den USA und dem Vereinigten Königreich und kurz vor Frankreich. Seit den Hartz-Reformen hat sich die Ungleichheit in der Einkommensverteilung verschärft. Im Jahr 2019 fanden sich in der Aufstellung des Forbes-Magazins 120 deutsche Dollar-Milliardäre, mehr als doppelt so viele wie in Großbritannien. Somit kommt auf 727.000 Deutsche ein Milliardär. Kein sehr großer Abstand zu den USA, wo es einen Milliardär pro 539.000 Einwohner gibt. Irland, dessen Pro-Kopf-Einkommen nur knapp unter dem der Deutschen liegt, hat lediglich 6 Milliardäre aufzuweisen. Ein neuerer Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, kam zu dem skandalträchtigen Ergebnis, dass 45 der reichsten Haushalte in Deutschland insgesamt über so viel Vermögen verfügen wie die Hälfte der Bevölkerung. In den USA und anderen Ländern verfolgen die Ultrareichen mit Argusaugen ihre Position auf den von Forbes oder der Sunday Times regelmäßig veröffentlichten Listen mit den reichsten Persönlichkeiten. Ganz anders in Deutschland. Ob nun an der Spitze der Ranglisten oder nicht, die Superreichen bemühen sich nach Kräften um Diskretion. Ihr Reichtum besteht nur zum geringsten Teil aus altem Geld, das durch die Nazi-Diktatur und zwei Weltkriege weitgehend vernichtet wurde. Viele der Superreichen haben ihr Geld im Mittelstand verdient. Nummer 1 auf der Liste der reichsten Deutschen ist Dieter Schwarz von Lidl. Die Inhaber des Supermarktrivalen Aldi, die Familie Albrecht, Aldi Süd, kommen auf Platz 5, gefolgt von der Familie Wirth, deren Firma im baden-württembergischen Künzelsau Schrauben und andere Eisenwaren herstellt. Viele dieser Unternehmen sind nach wie vor in Familienbesitz. Einige haben Stiftungen gegründet. Auch wenn sie sich alle die üblichen Statussymbole der Reichen leisten können, zeigen sie ihr Geld in der Öffentlichkeit nicht. Das gilt als geschmacklos. Fast die Hälfte der Deutschen gibt in Umfragen an, dass es ihnen peinlich wäre, etwas auf Kredit kaufen zu müssen. In England hat jeder Erwachsene im Schnitt 4.300 Pfund Schulden in Form von Kontoüberziehungen, Krediten und Kreditkartenverbindlichkeiten. Für Deutsche ist das undenkbar. Risikobasierter Vermögenserwerb, fast nirgendwo in der westlichen Welt haben so wenige Menschen Wohneigentum, ist ihre Sache nicht. Vielmehr streben sie nach möglichst risikoloser Absicherung der eigenen Zukunft. Sie haben mit gesetzlicher Rente, betrieblicher Vorsorge und privater Absicherung ein normales Alterssicherungssystem. Wie andere Länder auch, versucht die deutsche Regierung, die Probleme einer alternden Bevölkerung ohne allzu große soziale Verwerfungen zu bewältigen. Das Renteneintrittsalter soll schrittweise auf 67 Jahre angehoben und die maximale Rente von 70 auf 67% des Nettolohns gesenkt werden. All diese Entscheidungen erforderten reifliche Überlegung. Die für Unmut sorgende Stagnation der Löhne seit der Finanzkrise 2008 hat die Geringverdiener am stärksten getroffen. Die Entscheidung, Entlassungen zu vermeiden, setzte die Einigung auf Lohnzurückhaltung voraus. Auch die Folgen aus der Konzentration auf den Export wurden spürbar. Deutschland war auch deshalb auf so vielen Märkten dominant, weil es die Lohnstückkosten gering hielt. Etwa 12 Millionen Deutsche, knapp über 15% der Bevölkerung, gelten nach internationalem Maßstab als armutsgefährdet. Das heißt, ihr Einkommen beträgt weniger als 60% eines Durchschnittshaushalts und sie verfügen über weniger als 900 Euro im Monat. Dies ist die höchste Zahl seit den schwierigen Jahren nach der Wiedervereinigung. Viele zählen zu den sogenannten Working Poor. Menschen, die trotz Anstellung kein ausreichendes Einkommen haben und auf Sozialunterstützung angewiesen sind. Im Jahr 2015 waren knapp 3 Millionen Kinder und Jugendliche, insgesamt also jeder fünfte Heranwachsende, armutsgefährdet. Die eigentliche Armut versteckt sich bei den alten Menschen. Die Zahl der Rentner, die in Armut leben, ist in den letzten 10 Jahren um 33% und damit stärker als in anderen gesellschaftlichen Gruppen gestiegen. Die Regierung Johnson hat für Großbritannien die Parole Leveling Up ausgegeben. Gemeint ist ein Abbau des chronischen Gefälles zwischen dem Norden und dem Süden Englands bei Investitionen und Lebensstandard. In Deutschland hat man versucht, mit dem Lastenausgleich den Unterschied zwischen den verschiedenen Bundesländern von Anfang an in den Griff zu bekommen. Nach der Wiedervereinigung erreichten diese Bemühungen durch den Solidaritätszuschlag ein neues Niveau. Doch trotz aller Anstrengungen nehmen die regionalen Unterschiede zu, und das nicht nur zwischen Ost und West. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Armut in 35 von 95 untersuchten Verwaltungsbezirken zurückgegangen, viele davon im Osten gelegen. Doch an mehr als einem Viertel ist sie angestiegen. Ausgesprochen schlecht steht es hingegen um die deutschen Banken, und zwar um ihre globalen wie ihre heimischen Geschäfte. Miserable Unternehmensführung, zweifelhafte Kreditentscheidungen sowie unzureichende Investitionen in Technik und Verwaltung in Kombination haben verhindert, dass Frankfurt es mit globalen Finanzzentren wie London und New York aufnehmen konnte. Die Banken haben auf ganzer Linie versagt, am deutlichsten zu sehen an der Deutschen Bank, einst Vorzeigeunternehmen, das sich im vergangenen Jahrzehnt zur Blamage für den Staat entwickelt hat. Auch andere große Banken rund um die Welt haben an Ansehen eingebüßt, doch gerade in Deutschland galten Arroganz, Waghalsigkeit und Inkompetenz bislang nicht als Tugenden. Der Verfall setzte ein, als die Deutsche Bank Ende der 1980er Jahre auf die Idee kam, es mit den Haien der Wall Street aufzunehmen und auf Kauftour zu gehen. Nach ihrem Börsengang an die New York Stock Exchange schließlich verhedderte sich die Bank wie alle anderen Großbanken auch in zweifelhaften Kreditgeschäften, Auslöser der weltweiten Finanzkrise des Jahres 2008. Noch als die Märkte schon zusammenbrachen, verkaufte sie ihre Investments, die auf faulen Krediten beruhten, und begann schließlich selbst gegen diese rasch an Wert verlierenden Produkte zu wetten. Als sich die Schlinge um die Verantwortlichen enger zog, reagierte die Bank nicht mit Entschuldigung und Einsicht, sondern versuchte, die Whistleblower einzuschüchtern. Im Jahr 2008 gab die Bank ihren ersten Jahresverlust seit 5 Jahrzehnten bekannt. 4 Milliarden Euro. Auch wir haben Fehler gemacht, räumte Deutsche Bankchef Ackermann ein, versuchte damit, die Verfehlungen kleinzureden und die Verantwortung zu verschieben. Nach immerhin 1 Jahrzehnt an der Spitze wurde er schließlich abgelöst. 2016 wurde die Bank von US-amerikanischen und britischen Aufsichtsbehörden wegen Manipulationen des Leitzinses LIBOR zu einer Rekordstrafe von 2 Milliarden Euro verurteilt. Im folgenden Jahr bekam sie eine Strafe von weiteren 500 Millionen Euro, weil sie es versäumt hatte, russische Geldwäsche zu unterbinden. Im Jahr 2019 forderte der US-Kongress die Deutsche Bank auf, Dokumente über ihre Geschäfte mit Donald Trump herauszugeben, zu dessen größten Kreditgebern sie gehörte. Sie hielt dem Immobilienmogul auch dann noch die Treue, als ihm US-Banken keine Kredite mehr gewähren wollten. Und sogar die stets hochgehaltenen Landesbanken waren gierig geworden und hatten sich auf zweifelhafte Investitionen eingelassen. Niemand hätte sich vorstellen können, dass sie, die eigentlich dazu da waren, Unternehmen in der Region mit Krediten zu versorgen, jemals pleite gehen könnten. In der Folge blieb den Landesregierungen, die oft mit dem Aufsichtsrat saßen, nichts anderes übrig, als Rettungspakete für sie zu schnüren. Einige Banken brachen zusammen, manche fusionierten, andere wurden privatisiert. Die Gier nach Geld zeigte sich auch an einem gehörigen Anteil an Steuerhinterziehern im Land und dem Dauerproblem von Finanzskandalen und Unternehmenskorruption. Dennoch schneidet Deutschland in der jährlichen Erhebung von Transparency International recht gut ab. Im Jahr 2019 stand es auf Platz 9 der am wenigsten korrupten Länder der Welt. Natürlich hinter den skandinavischen Ländern, Neuseeland und Singapur, aber noch vor dem Vereinigten Königreich oder den USA und Frankreich. Doch wenn es in Deutschland zu einem Skandal kommt, dann gleich richtig. So geht das Ausmaß der VW-Abgasaffäre auch darauf zurück, dass die Automobilbranche in Deutschland die Politik immer fest im Griff hat. Ein Thema im nächsten Kapitel. Und auch die Wirecard-Affäre beruht nicht nur auf Fehlverhalten, sondern deckte alarmierende strukturelle Schwächen des Staates auf. Im Juni 2020 meldete Wirecard schließlich mit 3,5 Milliarden Euro Schulden Insolvenz an. Geschäftsführer Markus Braun wurde unter dem Verdacht der Bilanzfälschung verhaftet. Rund 1,9 Milliarden Euro schienen sich in Luft aufgelöst zu haben. Was war da schiefgegangen? Das Versagen der Regulierungsbehörde wurde offensichtlich. Sämtliche Überwachungsinstanzen hatten versagt, obwohl sie fast alle letztlich unter Aufsicht des Finanzministeriums standen. Finanzminister Olaf Scholz hat angekündigt, das System reformieren zu wollen. Wann und wie das geschehen soll, bleibt abzuwarten. Auch die Corporate Governance hat versagt, und das nicht zum ersten Mal. Aufsichtsräte werden zu häufig von den immer gleichen alten Kandidaten, die sich untereinander kennen, besetzt. Dabei verstand sich Wirecard paradoxerweise als Teil einer neuen Generation, die die bargeldlose, technikorientierte Gesellschaft voranbringen wollte und war einer der Lieblinge des DAX. Auf der anderen Seite kämpft Deutschland mit der Last einer maroden Infrastruktur. Heruntergekommene Schulgebäude, bröckelnde Brücken, ein unzuverlässiges und langsames Internet, ein mittelmäßiges Schienennetz, auf dem die Züge einfach nicht pünktlich laufen wollen, und nicht zuletzt mit seinen Großprojekten. Jedes Land hat irgendwelche gescheiterten Großprojekte. Spanien seine Geisterstädte, in die nie ein Mensch eingezogen ist, Frankreich die Pläne für einen Großflughafen bei Nantes, der nie verwirklicht wurde. Und Deutschland? Deutschland hat den Flughafen Berlin-Brandenburg und Stuttgart 21. Dies sind die beiden wohl krassesten Beispiele für schlecht gemanagte und zeitlich aus dem Ruder gelaufene Projekte. Doch Deutschland hat auch Erfolgsgeschichten aufzuweisen. Das neue Image von Bonn als Kulturzentrum mit seiner eindrucksvollen Museumsmeile war ein kluger Schachzug der Stadt und der staatlichen Behörden. Mit den Vorbereitungen dazu hatte man bereits vor der Wiedervereinigung und der Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin begonnen. Im Osten Deutschlands wurde das gesamte Straßen- und Schienennetz um- und ausgebaut, auch viele Stadtzentren wurden neu gestaltet. Das vielleicht beeindruckendste Beispiel bietet Hamburg. Direkt am emsigen Hafen entstand ein völlig neu konzipiertes Viertel, die Hafen City, Europas größtes innerstädtisches Bauprojekt. Ihr Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. Alle Bauprojekte unterliegen zwei strengen Auflagen. Sie müssen gegen Hochwasser geschützt sein und einen gewissen Anteil an Sozialwohnungen bereitstellen. Ihre heutige Lebendigkeit verdankt die Stadt mehr als einem Jahrhundert weitsichtiger Planung. Dennoch, der Zustand der Infrastruktur Deutschlands, auf die die Welt einst mit Neid blickte, ist nicht gut. Die Gründe liegen zum Teil in Missständen in der Verwaltung und zum Teil in der gesetzlich verankerten Schuldenbremse, der sogenannten schwarzen Null, die den Ländern eine Neuverschuldung untersagt und das strukturelle Defizit des Bundes auf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Seit 2014 hat die Regierung jedes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Allein 2018 konnte der Fiskus einen Überschuss von 58 Milliarden Euro verzeichnen. Die finanzpolitische Zwangsjacke der Schuldenbremse, wie sie nur wenige Länder kennen, war eine der wenigen wirklich konservativen politischen Maßnahmen der Merkel-Ära. Sie zwang die Bundesländer, eine spezifisch deutsche Version der Austerität zu befolgen. Mit Corona und einer Reihe von Nothilfepaketen in Höhe von 100 Milliarden Euro ist all das mittlerweile vergessen. Auf einen Schlag wurde eine tragende Säule der wirtschaftlichen Stabilität zertrümmert. Doch immerhin hatte Deutschland durch seine finanzielle und fiskalische Umsicht eine solide Ausgangslage für die Krise und war so in der Lage, seine Arbeitnehmer zu schützen und die Wirtschaft zu stützen. Jahrelang wurde Merkel kritisiert, zu knausrig zu sein, obwohl die Wirtschaft brummte. Sie blieb eisern. So wie der Einzelne sparen sollte, wo er konnte, sollte auch der Staat sparen. Mit der schwarzen Null mag es nun vorbei sein, doch Angela Merkel hat Recht behalten. Auch wenn die Jahre des anhaltend hohen Wirtschaftswachstums vorbei sein mögen, kann von einem Scheitern des deutschen Modells, das andere Länder bei jeder Flaute voller Schadenfreude herbeireden wollen, keine Rede sein. Erforderlich aber sind Veränderungen. Als erstes muss Deutschland technologisch aufholen. Bei Quantencomputern und künstlicher Intelligenz. Auch sollte es in den Bereichen Finanzdienstleistung und Corporate Governance aufräumen und die richtigen Anreize für unternehmerische Risiken schaffen, nicht für skrupellose Banker, sondern für digitale Investoren. Es wird durch unruhiges Fahrwasser navigieren müssen, bei Exporten nach China und den Folgen aus Trumps Handelskrieg und vor der Notwendigkeit stehen, den Binnenkonsum und die Infrastrukturausgaben anzukurbeln. Vor allem aber muss sie bei Firmenchefs, Vorständen und Gewerkschaften mehr Begeisterung für die Trends und Technologien der Zukunft wecken. Marcel Fratscher, Präsident des DIW, ist der Ansicht, dass die Priorität Deutschlands in den nächsten 20 Jahren nicht auf Stabilität liegen sollte. Nur weil etwas in den vergangenen 150 Jahren funktioniert habe, sei es nicht unbedingt als Rezept für die Gegenwart zu gebrauchen. Vor allem muss Deutschland nach dem Ende der Corona-Pandemie seine Wirtschaft wieder in Schwung bringen, was allein über Stabilität nicht zu erreichen sein wird, aber auch keine schlechte Ausgangsbasis ist. Resilienz, eine der Kerneigenschaften Deutschlands, wird das Land auch durch die nächste schwierige Phase bringen. Seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen seit Jahrzehnten über denen vergleichbarer Länder und die Produktivität ist schon seit vielen Jahren Anlass für Neid, nicht zuletzt bei den Briten, die mit die längsten Arbeitszeiten haben. Im Jahr 2017 stellte Wirtschaftsminister Greg Clark fest, dass die Menschen in Deutschland in 4 Tagen das produzieren, wofür die Menschen in England 5 Tage brauchen. Das heißt, dass man dort höhere Löhne zahlen kann oder weniger Stunden arbeiten muss. Und dies ist schon seit jeher eine große Herausforderung für die britische Wirtschaft. Deutschland mag übertriebenem Perfektionismus anhängen, Entscheidungen zu lange abwägen, sich unverhältnismäßig langsam auf Veränderungen einstellen. Aber industrielle Leistungsfähigkeit und hochqualifizierte Arbeitskräfte werden es ihm ermöglichen, aufzuholen. Und man kann darauf wetten, dass es seine Konkurrenten schließlich sogar in Bereichen überholen wird, in denen es derzeit zurückliegt. Die demografische Entwicklung wird in zweierlei Hinsicht helfen. Die alternde Bevölkerung erzwingt ein ständiges Produktivitätswachstum und höhere Ausgaben. Im Jahr 2014 lieferte Stuart Wood, Chefberater des ehemaligen britischen Premierministers Gordon Brown, folgende Vergleichsanalyse. Wir können nicht die deutsche Wirtschaft kopieren oder die Kultur, in die sie eingebettet ist, hierher verpflanzen. Aber wir können viel von den Einrichtungen und Maßnahmen lernen, die dazu beigetragen haben, die erfolgreichste Hochlohn- und Hochleistungswirtschaft der Welt hervorzubringen. Die deutsche Wirtschaft überzeugt nicht so sehr durch die Strategie, die sie verfolgt, sondern durch den Wertekonsens, auf dem sie beruht. Deutschland bekennt sich zur freien Marktwirtschaft, aber zu einer, in der ein verantwortungsvoller Kapitalismus herrscht. Seine soziale Marktwirtschaft beruht auf weithin anerkannten Regeln und Praktiken. Förderung von Langfristigkeit, Zusammenarbeit am Arbeitsplatz statt Konflikten, Schaffung von Anreizen für Arbeitgeber, in die Fähigkeiten und die Produktivität ihrer Arbeitnehmer zu investieren und das Bemühen, in allen Regionen Wohlstand zu bieten und nicht nur in einer. Das kann ich nur unterschreiben. Deutschland hat eine Mischung aus Wirtschaftswachstum und gesellschaftlicher Integration angestrebt, lange bevor dies in der angelsächsischen Welt in Mode kam. Es hat Wohlstand geschaffen, ohne den freien Markt zu entfesseln und die Exzesse des Thatcherismus. Es hat frühzeitig erkannt, dass Länder nur dann erfolgreich sein können, wenn sie regionale Ungleichheiten ausgleichen. Vor dem Ausbruch der Pandemie verzeichnete Deutschland die längste Phase ununterbrochenen Wachstums innerhalb eines halben Jahrhunderts und dazu die höchste Beschäftigungsquote seit der Wiedervereinigung sowie steigende Steuereinnahmen. Es erzielte seit 2014 Steuerüberschüsse und hat seine Staatsschulden abgebaut, zugleich aber seine Ausgaben erhöht und nahezu Vollbeschäftigung hergestellt. Trotz aller Sorgen überflügelt das Land weiterhin seine Konkurrenten. Die Finanzkrise hat es ohne allzu große Schwierigkeiten überstanden, indem es eher auf Investitionen statt auf Drosselung der Aktivitäten setzte. Es hat erst ein komplettes Land aufgenommen und dann noch 1 Million der Ärmsten dieser Welt. Die Stärken Deutschlands liegen erwiesenermaßen im Können seiner Ingenieure, in der Bevorzugung langfristiger Lösungen, in der Förderung von Aus- und Weiterbildung. In all dem hat Deutschland bewiesen, dass es sich an Katastrophen und Veränderungen anpassen kann. Wer immer noch meint, mit Schadenfreude auf Deutschland blicken zu können, wird feststellen, dass sie nicht lange anhält. Die Post-Corona-Gesellschaft. Resilienz und zukünftige Krisen. Es waren schwere Zeiten für das Theater am Marientor in Duisburg. Für sein neues Stück, ein Musical über den schottischen Unabhängigkeitskämpfer William Wallace, durften keine Karten mehr verkauft werden. Die Aufführungen waren abgesagt, dem Theater drohte das Ende. Aber es bot ideale Räumlichkeiten für ein Corona-Testzentrum. In Deutschland wurde genauso wenig wie in anderen Ländern der Ernst der Lage erfasst, als Anfang 2020 die ersten Fernsehbilder aus dem chinesischen Wuhan zu sehen waren. Auf die Berichte aus Italien dagegen, wo die Krankenhäuser unter anderem in Bergamo den Ansturm der Patienten nicht mehr bewältigen konnten, reagierte man sofort. In den Kliniken in Duisburg wurden alle nicht lebenswichtigen Operationen verschoben, Krankenhausbetten für Corona-Patienten freigehalten. In dem Theater wurde ein Corona-Testzentrum eröffnet und Hunderte von freiwilligen Mitarbeitern aktiviert. In den schwierigen Frühlingsmonaten des Jahres 2020 kam Deutschland besser durch die Krise als andere. Es verzeichnete nicht nur eine geringere Sterblichkeitsrate, sondern auch niedrigere Infektionszahlen. Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte waren jederzeit ausreichend vorhanden. Einige Krankenhäuser kamen zeitweise an ihre Aufnahmegrenze, doch das Gesundheitssystem im Ganzen war nie ernsthaft gefährdet. Kurz vor Beginn der zweiten Welle bekam ich das Testzentrum im Theater in Duisburg zu sehen. Es stand unter der gemeinsamen Leitung von Feuerwehr und Gesundheitsamt und hatte drei Eingänge. Einen für Patienten mit Überweisung von ihrem Hausarzt, einen für jene, die erwiesenermaßen Kontakt zu Infizierten gehabt hatten, und einen für Rückkehrer aus sogenannten Risikogebieten. Sie kamen, wurden getestet und gingen wieder. Bis zu 400 am Tag. Es lief wie am Schnürchen. Als ich den Leuten von den Problemen bei uns in Großbritannien erzählte, von dem Materialmangel, von dem Versagen, Infektionsketten zu verfolgen, von den Schwierigkeiten, sich einfach nur testen zu lassen, lächelten sie verlegen. »Wir haben Glück gehabt«, meinten sie. »Mehr nicht.« Ihre Bescheidenheit ehrt sie, erklärt aber nicht alles. Kein Bereich vermag mehr über Resilienz und Planungsfähigkeit eines Staats auszudrücken als sein Gesundheitssystem. Deutschland ist keineswegs perfekt. Es leistet sich einen teuren Verwaltungsapparat mit gelegentlich hohen bürokratischen Hürden für die Bürger. Trotzdem gehören hier die Überlebensraten bei einigen der häufigsten Krebsarten, Brust- und Gebärmutterhalskrebs sowie Hirntumor, zu den höchsten in den Industriestaaten, auch wenn sich diese Zahl in den letzten Jahren nicht verbessert hat. Mit 11% des Bruttoinlandsprodukts ist der Gesundheitsetat relativ hoch, jedoch bei weitem nicht der höchste in Europa. In Deutschland gilt als Konsens, dass der Einzelne beträchtliche Abzüge von seinem Gehalt in Kauf nimmt, um so in den Genuss einer hochwertigen medizinischen Versorgung zu kommen. Dabei geht es nicht nur um das individuelle Wohl, sondern um das der Gesellschaft allgemein. In Deutschland stehen pro 1.000 Einwohner 8,2 Krankenhausbetten zur Verfügung. In Frankreich sind es 7,2 und in der EU durchschnittlich 5,2. Im Vereinigten Königreich sind es klägliche 2,7, was teils auf Geldmangel und teils auf unzureichende langfristige Planung zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass Patienten generell sehr frühzeitig wieder entlassen werden. In Deutschland stehen mehr als 28.000 Plätze in Intensivstationen zur Verfügung. In Großbritannien lediglich 4.100. Als sie gebraucht wurden, stand man vor einem krassen Kapazitätsmangel. Beim Personal sind die Unterschiede ähnlich. In Deutschland kommen 4,1 Ärzte auf 1.000 Einwohner, in der EU im Durchschnitt 3,5 und in Großbritannien 2,8. Bei den Krankenschwestern stehen in Deutschland 13,1 und in Großbritannien 8,2 je 1.000 Bürger bereit. Die Zahlen bieten einen Hinweis darauf, wie gut die Patienten in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern versorgt sind. Und das bereits in normalen Zeiten. Wieder einmal schaute die Welt auf Deutschland und fragte sich, warum es die Pandemie so viel besser bewältigte als die anderen Länder. Es organisierte Sonderflüge, um Urlauber aus ihrem Reiseland zurückzuholen. Es übernahm Corona-Patienten aus Italien, Spanien und Frankreich und es führte weitaus mehr Tests durch als alle anderen. Deutschlands föderale Struktur bietet, wie sich bei aller immer wieder geäußerten Kritik in der Corona-Krise zeigte, beträchtliche Vorteile. Zu Beginn der Pandemie übernahmen die regionalen Verwaltungen Materialbeschaffung und Vorsorge für Notsituationen und der Bund konzentrierte sich auf die Koordination. Fachliche Unterstützung und Beratung bietet ihm das selbstständige Robert-Koch-Institut. Der klare Vorteil vorausschauender Planung wurde mir an folgendem Beispiel deutlich. Rudolf Henke, selbst Arzt und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Bundestages, erzählte mir, dass es seit 2006 ein von 4 Ministerien unterstütztes und finanziertes Team von Wissenschaftlern gibt, das sich mit von Wirbeltieren übertragenen Krankheiten befasst. Es besteht aus mehr als 1000 Experten, die bereits ein immenses Wissen zum Forschungsgegenstand ansammeln konnten. Dies war seiner Meinung nach auch der Grund, weshalb die deutsche Wissenschaft auf die Pandemie gut vorbereitet war. Sowohl beim Testen und Nachverfolgen von Infektionsketten als auch bei der Ausstattung mit Material und Medikamenten schlug sich Deutschland in der ersten Welle der Pandemie besser als die meisten anderen Länder. Die glücklosen Briten hatten das Nachsehen. Bereits wenige Wochen nach Ausbruch der Pandemie wurden britische Minister in Interviews wiederholt gefragt, warum sie die Krise nicht wie die Deutschen meisterten. Sie gestanden zwar Missstände und sogar eine mangelhafte finanzielle Ausstattung ein, brachten es jedoch nicht über sich, dies in den größeren Rahmen von politischer und konstitutioneller Reife zu bringen. Dennoch übernahm Großbritannien in seiner Not Konzepte aus Deutschland. Das neue National Institute for Health Protection sollte, wie Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte, im Wesentlichen nach dem Vorbilde des Robert-Koch-Instituts aufgebaut werden. Selbst die Wirtschaftspolitik orientierte sich an Deutschland und entwickelte ein eigenes Konzept der Kurzarbeit, mit dem Deutschland Arbeitslosigkeit verhinderte, wie sie sich anderswo in Europa und Amerika ausbreitete. Deutschlands Art der Bewältigung der Pandemie berührt grundsätzliche Fragen der gesellschaftlichen Organisation und der Handlungsmöglichkeiten eines Staates. Es geht um Kompetenz und Vertrauen in die Gesellschaft. Inzwischen stellen Regierungen in der ganzen Welt unter dem Eindruck der Pandemie Grundsatzfragen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik und fassen eine Umstrukturierung des Bildungsbereichs, der Ökologie und der Städte und Gemeinden in Erwägung. Kann es sein, dass ihnen Deutschland schon einige Schritte voraus ist? In ihrer Neujahrsansprache für das Jahr 2021 bemühte sich Angela Merkel um eine optimistische Note. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir trotz aller Sorgen und mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen, sagte sie. Diese Empfindungen teilten allerdings nur wenige ihrer Landsleute. Während Deutschland im ersten Lockdown im Frühling 2020 scheinbar noch gut davongekommen war, kippte die Stimmung zum Jahresende auf einen Tiefpunkt. Noch im Sommer und Frühherbst hatten sich die meisten den Anschein gegeben, als wären sie auf dem Weg zurück in die Normalität. Immerhin war der Urlaub auf Mallorca gerettet, bis es im Winter mit den Zahlen und der Stimmung krass abwärts ging. Die im November ergriffenen Maßnahmen, denen die Chefs der Bundesländer nur widerstrebend zugestimmt hatten, zeitigten keinen Erfolg. Zur Weihnachtszeit herrschten in Deutschland die strengsten Einschränkungen seit Ausbruch der Pandemie. Und rasch häuften sich die Vorwürfe. Warum hatten die Verantwortlichen die Dinge so schleifen lassen? Mehr noch, warum hatte der in Deutschland entwickelte Impfstoff der Labore Pfizer-BioNTech nicht schneller die Zulassung bekommen? Und warum ging es mit den Impfungen nur derart langsam voran? Die EU-Gegner in Großbritannien genossen diesen Augenblick, gaben ihnen die Umstände doch die Möglichkeit, das Ungetüm der Europäischen Union als Verantwortliche für Deutschlands Misere auszumachen. Das Vereinigte Königreich präsentierte sich sogar als Pionier, da es als erstes Land mit dem Impfen begonnen hatte. Ein weiterer Anlass zu einer Welle deprimierenden Eigenlobs. Die Krise, vor der sich Deutschland plötzlich sah, hatte sowohl institutionelle als auch politische Ursachen. Die höchsten Fallzahlen vermeldeten oft jene Regionen, in denen die AfD die größte Zustimmung erhielt und in denen die Corona-Pandemie gelegentlich unverhüllt geleugnet oder relativiert wurde. Am meisten aber kam Deutschland wohl seine Selbstgefälligkeit in die Quere. Voller Schrecken hatten die Deutschen die Abläufe im Vereinigten Königreich, in Italien, in Spanien, Frankreich und Belgien verfolgt und gemeint, bei ihnen bestünde weniger Anlass zur Sorge. Sie wurden Opfer ihres eigenen Erfolgs und trugen sich in dem illusionären Glauben, es würde bald alles wieder normal werden. Doch trotz der immensen Probleme und selbst auf dem Höhepunkt der Krise ging es Deutschland nicht so schlecht wie manchen anderen Ländern. Es erlebte an keinem Punkt, dass sein Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch stand, wie es sich in Großbritannien im Januar 2021 abzeichnete. Bis heute, Ende Februar 2021, sind in Deutschland knapp 70.000 Menschen an der Pandemie gestorben. Dies ist zweifellos eine hohe Zahl. Doch immer noch fast die Hälfte der schrecklichen 100.000 Opfer, die sie in Großbritannien forderte. Zugleich betrug in Deutschland der Rückgang des Bruttosozialprodukts nur die Hälfte des Werts von Großbritannien und war niedriger als in praktisch allen Staaten Europas. Doch Statistiken, so wichtig sie sind, erzählen nur einen Teil der Wahrheit. Die Zukunft wird zeigen, welche Wirtschaft und Gesellschaft sich am besten erholen kann. Allerdings bin ich mir sicher, dass Deutschland dabei besser abschneiden wird als viele andere. Das von der Gesellschaft für deutsche Sprache erkorene Unwort des Jahres 1982 hieß Ellenbogengesellschaft. Die 1980er waren die Ära von Wall Street, Gordon Gekko und ungehemmter Gier. In den USA und Großbritannien gaben die Adepten des ungezügelten Kapitalismus den Ton an und suchten in ihrer Überheblichkeit dem Mantra vom freien Markt weltweit Geltung zu verschaffen. Dem Land, das einige Jahrzehnte zuvor die soziale Marktwirtschaft für sich erfunden hatte, erklärte man, es sei zu weich. Es solle sich besser ins Zeug legen und aufhören, sich um die Armen und Schwachen zu sorgen. Ich selbst empfand während meiner Zeit in der Bundesrepublik in den 1980er Jahren den Gang der Dinge oft als quälend langsam. Offenbar war ich doch mehr Kind der Thatcher-Zeit, als ich dachte. In den Vereinigten Staaten und in Großbritannien spricht man in Zeiten der Pandemie allgemein davon, die Kommunen wiederzubeleben, einen Lastenausgleich zwischen Regionen einzuführen, Mindestlöhne festzusetzen und Arbeitszeiten zu verkürzen. Vielleicht hatten die Deutschen es einfach schneller begriffen. Oder vielleicht hatten sie es auch nie aufgegeben. Während sich Ungleichheit in den USA, Frankreich und Großbritannien durch grobe Vernachlässigung entwickelt hatte, weil niemand bereit war, Regionen, die unter dem Untergang der Schwerindustrie litten, zu unterstützen, stammen in Deutschland nicht alle, aber doch die meisten dieser Probleme aus der Wiedervereinigung, dem Erbe der untergehenden Ökonomie des Ostens. Im Gegensatz zu anderen Ländern sind in Deutschland die Einkaufsstraßen der meisten Stadtzentren noch das, was sie einst waren. Mittelständische Geschäfte sind nicht völlig durch überhöhte Mieten vertrieben worden. Und zu den Freuden in kleineren und mittleren Städten gehört es, dass man dort in prominenter Lage neben einem Konzertsaal und einem Museum oft auch eine Buchhandlung findet. Praktisch niemand, den ich getroffen habe, mit welchem Hintergrund, aus welcher Generation auch immer, hat sich je dafür ausgesprochen, die Sonntagsruhe anzutasten. Dabei geht es den wenigsten um Religion, sondern um Lebensqualität und die Zeit für Familie und Gemeinschaft. In seinem um die Jahrtausendwende erschienenen, vielbeachteten Buch Bowling Alone beschreibt der Soziologe Robert Putnam das Ende von Gesellschaften wie den Vereinigten Staaten, in denen das Gemeinschaftsgefühl durch den oberflächlichen Reiz von Protz ersetzt wurde. Es deutet einiges darauf hin, dass das, wenn auch kaum zu beziffernde, soziale Kapital, wie Putnam es ausdrückt, in der deutschen Gesellschaft nicht so schnell aufgebraucht wurde wie anderswo, wiewohl die Tendenz zur Vereinzelung auch hier um sich greift. Man zeige mir ein Innenministerium, das in seinen offiziellen Erklärungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt als eine seiner wichtigsten Aufgaben ansieht. Dagegen in Deutschland, Zitat, das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat setzt sich dafür ein, durch verschiedene Förderprogramme und kommunikative Maßnahmen Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft zu stärken. Mit politischer Bildung soll das Bewusstsein für den Wert unserer Demokratie und unserer Grundrechte geschärft werden. Denn für einen funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenhalt braucht es mündige, informierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die von ihrer Freiheit Gebrauch machen und für sich und die Gesellschaft Verantwortung übernehmen. In der angelsächsischen Welt wären solche Erklärungen nur mit Kopfschütteln aufgenommen worden. Nicht wegzudenken aus dem Leben der Deutschen sind ihre Vereine. Gab es im Jahr 1960 in beiden Teilen Deutschlands schon 86.000 solcher Organisationen, so stieg deren Zahl bis 2014 auf rund 600.000. Fast die Hälfte aller Deutschen, 44% der Bevölkerung, gibt an, Mitglied in mindestens einem Verein zu sein. Die größte Besonderheit Deutschlands besteht aber in seinem dualen Berufsausbildungssystem, für das sich knapp die Hälfte eines Jahrgangs von Schulabgängern entscheidet. Das Konzept der dualen Ausbildung, praktisches Lernen im Betrieb und theoretischer Unterricht in der Berufsschule, fand Nachahmung in Ländern auf der ganzen Welt. Es steht für eine fundierte, über die Kenntnisse des eigentlichen Lehrberufs hinausgehende Ausbildung, ist also auch auf Langfristigkeit ausgelegt und nicht nur auf kurzfristige Bedarfsdeckung. Für den immer größer werdenden Teil der Schulabgänger, die ein akademisches Studium anstreben, steht das Angebot des fast immer kostenlosen Hochschulbesuchs offen. Und das gilt ausdrücklich auch für ausländische Studierende. Es sei eine kulturpolitische Maßnahme, ein Angebot an die Welt, eine Investition in internationale Beziehungen, eine erfolgreiche Umsetzung von Softpower, sagte mir Martin Rennert, bis 2020 Präsident der Universität der Künste Berlin. Schließlich habe eine akademische Bildung Nutzen für den ganzen Staat. Im April 2013 bekam Angela Merkel Besuch von David Cameron. Der britische Premierminister war erst der dritte europäische Staatsgast, der in das Gästehaus der Regierung, Schloss Meseberg, eingeladen war. Das Ganze fand in familiärem Rahmen statt. David Cameron wurde von seiner Frau Samantha und seinen drei Kindern begleitet. Angela Merkel von ihrem Gatten. Erst einige Monate zuvor hatte der britische Premier seine Pläne für ein Referendum über Großbritanniens EU-Mitgliedschaft verkündet. Es gab also viel zu besprechen. Dies sollte, soweit es nach der Gastgeberin ging, möglichst ungezwungen und nicht unter dem Druck des Protokolls stattfinden. Beim Diner am Samstagabend brachte Angela Merkel das Gespräch auf Kunst. Sie erzählte von besuchten Kunstausstellungen und Theateraufführungen und von den Opern, die ihr in Bayreuth am besten gefallen hatten. Dann fragte sie ihren Gast, welche Vorstellungen er ihr in London empfehlen könne. Cameron begann zu stottern und sagte, er sähe lieber fern. Er würde sich gern öfter mal ein Konzert anhören, aber wann immer seine Frau und er sich auf den Weg dazu machten, würde das Paar von der Presse als elitär beschimpft. Dieser Augenblick war exemplarisch für die tiefe Kluft zwischen Deutschland und der politischen Realität im größten Teil der restlichen Welt. Die Deutschen fühlen sich wohl, wenn sie über Kultur sprechen können. Kulturförderung gehört dann auch in Deutschland zur fest etablierten Tradition. So stellt die Stadt Berlin Künstlern mietfrei Ateliers, Studios und Arbeitsräume zur Verfügung, was jährliche Kosten von insgesamt 7 Millionen Euro verursacht. Weitere 7 Millionen verwendet sie für den Ankauf und Umbau zusätzlicher Räumlichkeiten. Auch wenn nicht wenige Künstler sich wegen der Mietpreisexplosion gezwungen sahen, Berlin zu verlassen, Athen und Lissabon sind besonders beliebt, so bleibt die Stadt doch Magnet für Musiker, Maler, Designer, Architekten und andere, die schon lange nicht mehr in New York, Paris oder London arbeiten können. Und auch sonst finden sich in praktisch jeder mittelgroßen Stadt Museen, Theater und Konzertsäle. Zwar wurde in Frankreich und Großbritannien viel für eine kulturelle Wiederbelebung getan, wie in Margate, Nantes, Gateshead und Marseille, doch in Deutschland sorgt die Dezentralisierung schon seit jeher für eine ausgeglichenere Verteilung von Mitteln und Talenten. So wie die mittelständischen Unternehmen verhilft auch die Kultur den Bürgern dazu, sich mit ihrer Stadt und Region zu identifizieren. In Sachsen beispielsweise leben insgesamt nur rund 4 Millionen Menschen. Und doch gibt es in diesem Bundesland zwei Orchester von Weltrang, das Leipziger Gewandhausorchester und die Sächsische Staatskapelle Dresden. Ästhetisch, politisch und intellektuell herrschen in der deutschen Kunstszene höhere und auch radikalere Maßstäbe als speziell in Großbritannien. Kunsthallen brauchen nicht alle paar Jahre ihre Schließung zu befürchten, weil die meisten Kunsthallen im Land durch die öffentliche Hand finanziert werden und auch Fördergelder von Unternehmen oder Stiftungen bekommen, müssen sie nicht, wie in den USA, Großbritannien und anderswo, permanent Zeit mit Spendensammeln verschwenden. Und da der kommerzielle Gedanke nicht im Vordergrund steht, bleibt Raum für Experimentelles. Der Drang nach politischem Engagement, den ich besonders in Berlin bei Künstlern verspüre, ist in meinem Land bedauerlicherweise nur selten zu erleben. Zwar werden auch dort in Literatur und darstellender Kunst Fragen der Identität verhandelt, doch an eins unserer wichtigsten Themen, an den Brexit, hat sich die britische Kunstszene nicht herangewagt. Wichtiger war ihr, sich mit der Regierung zu arrangieren und keinen Ärger mit Geldgebern zu riskieren. Alles, was als Verletzung der Privatsphäre betrachtet werden könnte, sei es kommerziell oder politisch, wird in Deutschland sehr ernst genommen und kritisch geprüft. Wie so oft sind auch in diesem Zusammenhang die Einflüsse der Vergangenheit zu spüren. Als ich vor 10 Jahren für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin einen Vortrag über freie Meinungsäußerung hielt, meldete sich eine Frau, die meinte, sie hätte lieber eine öffentlich betriebene Social-Media-Plattform als eine aus dem Silicon Valley. Vertraut eure Daten nicht Google und Facebook an, sagte sie. Damals erschien mir das altmodisch, Ausdruck der Übervorsicht der Deutschen. Doch nun, da man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt hat, könnte man es vielleicht sogar als vorausschauend bezeichnen. Meinungsumfragen zeigen, dass in Deutschland das Vertrauen in die traditionellen Medien größer ist als in anderen Ländern, obwohl sich die AfD nach Kräften bemüht, dies zu untergraben. Die neueste Umfrage des Reuters Institute for the Study of Journalism hat ergeben, dass 47% der Deutschen das, was sie analog oder digital lesen, auch glauben. Gefragt nach dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien, steht Deutschland unter 38 Staaten auf Platz 12. Großbritannien hält Platz 21, die USA Platz 32 und Frankreich, wo nur 24% glauben, was sie lesen, steht an zweitletzter Stelle. 70% der Briten fürchten Fake News, aber nur 38% der Deutschen. Das Ehegattensplitting gehört meiner Ansicht nach zum rückständigsten, was sich die deutsche Gesellschaft noch leistet. Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung untersucht seit fast 2 Jahrzehnten die ökonomische Gleichstellung der Frauen. Was sie entscheidend ausbremst, sei das Ehegattensplitting. Länder wie Österreich, Schweden und Italien haben das Splitting abgeschafft. In Deutschland, so Wrohlich, strebe keine der politischen Parteien ernsthaft eine Änderung an, also werde man hier auch wohl kaum Fortschritte erwarten können. Zwar wirkt das Land in dieser Hinsicht selbstgefällig, nutzt aber oft und gerne die Gelegenheit, feministische Standpunkte zu unterstützen. Immerhin steht mit Angela Merkel die bei weitem einflussreichste Politikerin seit Indira Gandhi und Margaret Thatcher an seiner Spitze. Auch können es deutsche Antidiskriminierungsgesetze in jeder Hinsicht mit denen nordeuropäischer Länder aufnehmen. 2016 wurde das Bundesgleichstellungsgesetz verabschiedet, zur Beendigung der Benachteiligung von Frauen in Bundesverwaltung und Gerichten des Bundes. Und nach jahrelangen Debatten hat die Bundesregierung Anfang 2021 einen Gesetzentwurf gebilligt, nachdem eine verbindliche Frauenquote in Konzernvorständen gelten soll. Nach wie vor aber werden berufstätigen Müttern alle nur denkbaren Hindernisse in den Weg gelegt, von Steuern bis hin zur Regelung von Schulunterrichtszeiten. Und dennoch schafft es dieses Thema nicht wirklich auf die politische Agenda. Nur etwa 14% der Mütter mit einem Kind und lediglich 6% der Mütter mit 2 Kindern arbeiten in Vollzeit. Eine Zahl, die weit unter dem EU-Durchschnitt liegt. Der Druck im Alltag ist für berufstätige Mütter derart hoch, dass sich Frauen mit Karriereambitionen oft entscheiden, auf Kinder zu verzichten. Andere bleiben die ersten Jahre ganz zu Hause beim Kind oder arbeiten maximal Teilzeit. Vor allem das nach wie vor mangelhafte Angebot an gut funktionierender Kinderbetreuung bedeutet für berufstätige Eltern eine fast permanent schwierige Organisation des Alltags. Zu den wenigen Vorzügen in der DDR gehörte, dass Frauen zumindest in der Arbeitswelt mit Männern gleichgestellt waren und Kinder ganz selbstverständlich in Tagesstätten gegeben werden konnten. Angela Merkel weigert sich seit jeher, sich in den klassischen Frauenfragen festlegen zu lassen. Im Januar 2019 sprach sie, was selten geschah, mit der Journalistin Jana Hensel über diese Themen in einem Zeitinterview, das typisch merkelisch ausfiel. Nachdem sie auf die klassischen Probleme von Frauen in der Gesellschaft eingegangen war, betonte sie abschließend, sie sei nicht nur die Bundeskanzlerin der Frauen, sondern die Bundeskanzlerin aller Menschen in Deutschland. Ich bin mir außerdem gar nicht sicher, ob die Frauen immer erwarten, dass ich mich besonders an sie wende, meinte sie nüchtern, deren wohl ganz ihrer DDR-Sozialisation entsprechend. Geht es den Deutschen einfach zu gut, wie mir gegenüber mal jemand sagte? Vielleicht hat man sich zu sehr an die Entschleunigung gewöhnt. Das überlegte ich, als ich an einem Sommertag über das Gelände des Flughafens Tempelhof wanderte, Symbol des Größenwahns der Nazis und später Schauplatz der Bemühungen der Alliierten, die Berlin-Blockade zu durchbrechen. Heute läuft hier alles völlig ungeordnet. Und doch ist ein Großteil der Berliner ausgesprochen stolz darauf. Jede andere Weltstadt hätte das Areal zur Erschließung freigegeben. Berlin hat in der deutschen Gesellschaft nicht die Bedeutung wie London und Paris, die in ihren Ländern politisch, wirtschaftlich und kulturell das Zentrum bilden und einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Investitionen, Finanzen und Talenten auf sich konzentrieren. Deutschland ist der einzige Staat, in dem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Hauptstadt niedriger ist als im restlichen Land. Das heißt, die Bundesrepublik wäre ohne Berlin um 0,2% reicher. So gesehen war und ist Berlin also eine Belastung und gilt nicht nur bei reicheren Städten wie Hamburg und München als ineffizient. Einer Vergleichsuntersuchung zufolge sind die Mieten in Berlin in den vergangenen 10 Jahren um über 100% gestiegen. In jüngster Zeit beträgt die jährliche Steigerung 20% und ist die höchste auf der ganzen Welt. Zugleich wächst die Einwohnerzahl um 40.000 pro Jahr. Die meisten, die kommen, sind aufstrebende Menschen aus anderen Teilen Deutschlands und aus dem Ausland, was die Berliner mit geringerem Einkommen immer weiter an die Stadtgrenze treibt. Der Wohnungsmangel und die daraus resultierenden Mietpreiserhöhungen beruhen hauptsächlich auf Fehlern der Stadtplaner, die um die Jahrtausendwende den Beliebtheitsgrad und damit die Zuwanderung und auch die Zahl der Touristen unterschätzt haben. Gleiches erleben wir allerdings auch in den anderen Metropolen der westlichen Welt. Weite Teile Manhattans sind für normale New Yorker inzwischen unerschwinglich. Und in London bleibt die Zahl der Sozialwohnungen auf ein Minimum reduziert. Es gibt zum Teil separate Eingänge für die Bewohner, bekannt als Poor Doors. Während die reichen Viertel oft menschenleer wirken, weil die Immobilien lediglich Dependancen wohlhabender Russen, Chinesen und Saudis sind, die sie oft wochenlang ungenutzt lassen. Arbeiter und Angestellte drängen sich derweilen überfüllte Züge, um ihren Arbeitsweg von oft mehreren Stunden in die Innenstadt zurückzulegen. Und welche sozialen Spannungen sich in den Pariser Vorstädten entwickelt haben, ist allseits bekannt. Wo sonst in der Welt, besser gesagt in der westlichen Welt, könnte man ganz offen die Enteignung von Privatbesitz diskutieren? In Berlin gab es in dieser Hinsicht ernstzunehmende Bestrebungen. Nach Protesten gegen den Mietenwahnsinn sammelte eine Initiative seit Anfang 2019 die nötigen Unterschriften zur Durchführung eines Volksentscheids zu der Forderung, Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohneinheiten in der Stadt zu vergesellschaften. Tatsächlich soll es in 2021 zu einem Referendum kommen. Mit ihrer Forderung stützt sich die Initiative auf Artikel 15 des Grundgesetzes, in dem es heißt, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Die Kritik von konservativer Seite, dass hier durch die Hintertür Staatssozialismus eingeführt werden soll, ließ nicht lange auf sich warten. Doch die Vertreter der Bewegung bleiben bei ihrer Forderung, dem legitimen Interesse von Mietern nach sicherem und bezahlbarem Wohnraum gegen profitorientierte Großunternehmen zur Geltung zu verhelfen. Als Ausländer kann man sich nur erstaunt die Augen reiben, wenn man sich bewusst macht, wie sehr die gesellschaftlichen Konzepte in Deutschland oft von den eigenen abweichen. Schon im Januar 2020 ist vom Berliner Abgeordnetenhaus der sogenannte Mietendeckel beschlossen worden. Ein Gesetz, durch das der Mietpreis von 1,5 Millionen Wohnungen für 5 Jahre eingefroren wird. Doch damit steht Berlin nicht allein. Spanien und die Niederlande haben sogar landesweite Maßnahmen mit dem Ziel einer Mietpreisbremse eingeführt. Gleiches gilt für die 4 US-Staaten, Kalifornien, New York, New Jersey und Maryland. In Kanada gibt es Mietenregelungen seit 2006, während Paris etwas Ähnliches plant, aber zunächst die Entwicklung in Berlin beobachten möchte. Bürgerinitiativen haben in Deutschland gute Tradition. Die Ökologiebewegung, eine der ältesten und einflussreichsten der Welt, aus der die Partei Die Grünen erwuchs, trat als solche zum ersten Mal im baden-württembergischen Wiel am Kaiserstuhl in Erscheinung. Dort sollte ein Kernkraftwerk entstehen. Die mit Einrichtung der Baustelle im Februar 1975 immer stärker aufflammenden Bürgerproteste waren der Beginn langer Auseinandersetzungen. Ganz Deutschland sah in den Fernsehnachrichten, wie die Winzer und ihre Angehörigen durch den Schlamm fortgeschleift wurden. Mit ihren Protesten und Klagen setzten sich die immer zahlreicher werdenden Kernkraftgegner schließlich nach zähem Ringen durch. Der Atommeiler wurde nie gebaut und das Gelände schließlich ein Naturschutzgebiet. Dieses Beispiel machte Schule. Auch in anderen Regionen stellten sich Bürger dem Bau von Atomkraftwerken oder geplanten Atommülltransporten entgegen, wenn auch nicht immer mit gleichem Erfolg. Die Vernetzung der regional organisierten Anti-Atom-Bewegung mit anderen Umweltinitiativen zeichnet den deutschen Widerstand aus. Nach dem AKW-Unfall in Tschernobyl im Jahr 1986 machte sich in ganz Europa Angst breit, besonders aber in Deutschland, über das die radioaktive Wolke aus dem Osten geradewegs hinwegzog. Die Katastrophe hinterließ in der deutschen Bevölkerung einen tieferen Eindruck als anderswo. Schließlich lag das geteilte Land zwischen den beiden Atommächten im Epizentrum des Kalten Krieges. Im Jahr 2000 trat in Deutschland das später vielfach kopierte Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft, das den Erzeugern erneuerbarer Energien die Abnahme zu hohen Preisen garantierte. Dabei ging es weniger um den Klimawandel als um die Abschaffung der Kernkraft. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Kraftwerksbetreibern trat 2 Jahre später mit der Novellierung des Atomgesetzes das Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität in Kraft. Es formulierte einen Baustopp für neue Atomkraftwerke und begrenzte die Restlaufzeit der bestehenden auf 32 Jahre. Bis 2005 wurden in Deutschland lediglich 10% des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Doch dann gab es einen Ansturm von Investoren, die Windkraftanlagen an Land und auf See bauten und es wurden über 1,5 Millionen Solaranlagen installiert. Durch den kontinuierlichen Ausbau stieg der Anteil der erneuerbaren Energien auf mehr als 40%, so hoch wie in kaum einem anderen Land der Welt. Angestrebt sind 65% bis zum Jahr 2030 und 80% bis 2050. Gefördert wird diese Energieerzeugung mit rund 25 Milliarden Euro jährlich, die zum größten Teil über die Energiezulage von den Verbrauchern aufgebracht werden. Nach der Havarie des Atomkraftwerks in Fukushima trat in Deutschland der Beschluss zum vorzeitigen stufenweisen Atomausstieg bis 2022 in Kraft. In der Bevölkerung ist die Ablehnung gegenüber dieser Energieform tief verwurzelt und der politische Druck dagegen stark, sodass der Bundeskanzlerin fast keine Wahl blieb, obwohl es sich unter klimapolitischem Gesichtspunkt eher verbieten würde. Deutschland müsste seine Abhängigkeit von der Kohle und von anderen CO2-intensiven Energiequellen abbauen. Länder, die es derzeit besser als Deutschland schaffen, ihre Emissionen zu senken, England, Frankreich und Schweden, haben nach wie vor Atomkraft im Programm. Erst für das Jahr 2038 hat Deutschland den endgültigen Kohleausstieg angepeilt. Ohne staatliche Subventionen würden die verbliebenen Braunkohletagebaue eher über kurz als über lang vor dem Ende stehen. Der Kohleabbau wird jedoch aufrechterhalten, um arbeitsmarktpolitisch ohnehin belastete Regionen nicht zusätzlich zu schwächen. Eine Geschichte, die sich so oder ähnlich rund um die Welt zieht. Echte Jobs für echte Kerle – eine politische Verklärung, die auch die stärksten Modernisierungsbestrebungen nichts anhaben können. Trotz seiner vielgepriesenen Energiewende wird Deutschland die Klimaziele, Die Reduzierung der CO2-Emissionen, gemessen am Stand von 1990, um 40% bis zum Jahr 2030 nicht erreichen. So viel steht fest. Berlin hat sie bereits aufgegeben. Und die Bundesregierung will sich inzwischen mit 30% zufrieden geben. In den vergangenen 10 Jahren sind die Kohlendioxidemissionen nicht zurückgegangen und die Verkehrsemissionen sind genauso hoch wie 1990. Deutschland steht beim CO2-Ausstoß weltweit immer noch an 6. Stelle und ist für 2% des weltweiten Gesamtausstoßes verantwortlich. Selbst die Vereinigten Staaten mit ihrem hohen Benzinverbrauch konnten ihren Prozentsatz in den letzten Jahren stärker herunterschrauben als Deutschland. Was ist geschehen? Kannte man Angela Merkel nicht als Klimakanzlerin? War Deutschland nicht eines der ersten Länder, an denen die Grüne Partei Regierungsbeteiligung erhielt? Und war es nicht eines der ersten Länder, das mit der Förderung erneuerbarer Energien, mit Recycling, dem Bau von Radwegen und sonstigen Umweltprogrammen begann? Die Umwelt hat in der Politik schon immer eine große Rolle gespielt. Doch inzwischen ist sie Gegenstand einer Art von Kulturkampf geworden. Nachdem Greta Thunberg im August 2018 in Schweden den ersten Schulstreik organisiert hatte, sammelten sich Jugendliche in der Bewegung Fridays for Future rasch hinter ihr. Der deutsche Zweig ist einer der aktivsten der Welt und organisiert regelmäßig Demonstrationen. Merkel aber muss sich zur gleichen Zeit mit einer Reihe von Gegnern auseinandersetzen, mit den Lobbyisten der Kraftwerksbetreiber, mit den Lobbyisten der Fahrzeugindustrie und mit den Lobbyisten der Kohlekraftwerke. Nach der Wiedervereinigung hatte die Regierung alle Projekte zur politischen Neuausrichtung auf Eis gelegt. Die wirtschaftliche und politische Situation machte es erforderlich, die Kräfte allein auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und gesellschaftlicher Stabilität zu konzentrieren. Die SPD als Koalitionspartner fand sich in einer verzwickten Lage. Sie musste sich ihr traditionelles Wählerklientel aus der Industriearbeiterschaft erhalten und sich zugleich auf jüngere, eher städtische Anhänger ausrichten. Erschwert wurde dies durch das Fehlen einer greifbaren Bedrohung. Viele Jahre lang sah man die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland nicht als Gefahr. Das alles spielte sich in weiter Ferne ab. Am ehesten bemerkte man noch das Ansteigen des Meeresspiegels, auch wenn es eher die nördlichen und westlichen Nachbarländer wie Dänemark und die Niederlande betraf. Mit den gefährlich hohen Temperaturen im Sommer 2018, den Missernten und ausgetrockneten Flüssen als Folge, wurde das Ausmaß der Klimakrise zum ersten Mal spürbar. In der zweiten Jahreshälfte war der Wasserstand des Rheins so niedrig, dass zum ersten Mal der Frachtverkehr eingestellt werden musste. Mit Auswirkungen auf die Industrie im Ruhrgebiet. Die gewaltigen Stahlwerke von ThyssenKrupp mussten ihre Produktion zurückfahren. Und weil sich durch die geringen Pegelstände die Wassertemperatur erhöht hatte, waren Chemiekonzerne wie BASF und Bayer gezwungen, für ihre Produktion auf das Backup-Kühlsystem zurückzugreifen. Es kam zu Waldbränden von noch nie gesehener Gewalt. Merkel forderte im Juni 2019 auf einer Sitzung der Unionsfraktion kein Pillepalle mehr. Gut möglich, dass sie sich selbst mit einbezog. Im September stellte sie nach bis weit in die Nacht reichenden Verhandlungen der Koalitionspartner 54 Milliarden Euro teure Maßnahmen vor, die in einem Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden sollen. Ölkonzerne, die Benzin, Heizöl und andere Kraftstoffe herstellen und auf den Markt bringen, werden zum Kauf von Emissionszertifikaten verpflichtet, die sie in der EU bereits für die Schwerindustrie, den Flugverkehr und für Energieanlagen bestehen. Allerdings wurde ihr Preis in Deutschland mit 10 Euro pro Tonne im Jahr 2021 beträchtlich geringer angesetzt, auch wenn bis 2025 ein Anstieg auf 35 Euro vorgesehen ist. Es handelt sich um ein kompliziertes Gesetzespaket und ob alle Teile ratifiziert werden, ist keineswegs sicher. Doch da die Regierung von seiner größtmöglichen Wirkungskraft überzeugt war, wurde es mit großem Trara vorgestellt. Umweltministerin Svenja Schulze bezeichnete es als Neuanfang beim Klimaschutz. Viele waren eher der Ansicht, hier sei eine Gelegenheit verschenkt worden. Besonders im Weg steht der grünen Bewegung in Deutschland eine alle Politikgestaltung prägende, fundamentale Zwiespältigkeit. Wie lässt sich der Einsatz von Politik und Wählern für Umweltschutz glaubwürdig mit der beispiellosen Liebe der Deutschen zum Auto in Einklang bringen? Um den BMW-Slogan »Freude am Fahren« zu verstehen, muss man BMW Welt am Münchner Olympiapark gesehen haben. Dies ist die meistbesuchte Touristenattraktion Bayerns und eine der bekanntesten in Deutschland. Die 2007 eröffnete Location ist Museum, Veranstaltungsort, Ausstellungshalle und Auslieferungszentrum zugleich, vollgestopft mit krampfhaften Marketing-Sprüchen wie »Unser Leben von morgen wird bereits heute gestaltet«. Ich besuchte diesen Ort an einem heißen Sommertag und fand mich zwischen aufgekratzten deutschen Familien, chinesischen Touristengruppen und Saudis wieder, die die Ausstellungsstücke bestaunten, ihre Finger verzückt über den Lack streichen ließen und sich auf die Motorräder setzten. Auf der Autobahn sind alle Umweltbedenken vergessen. Die 12.000 Kilometer betonierte Rennstrecke bieten den Deutschen, vor allem der älteren Generation, ein Gefühl von Freiheit, das sie sonst nicht kennen. Bislang ist noch jede Initiative zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung gescheitert. Im Umkreis von Städten gelten zur Lärmbegrenzung und aus Sicherheitsgründen gesonderte Regelungen. Doch das betrifft nicht einmal 30% des bestehenden Netzes. Dort ist die Zahl der Verkehrstoten um ein Viertel geringer als auf Strecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, so Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe. Sobald das Gespräch auf Autos komme, meint Saar weiter, kommt man mit Vernunft nicht weiter. Und für Michael Kramer, lange Jahre für die Grünen im Europaparlament, gilt klar, was den Amerikanern die Schusswaffe, ist den Deutschen das Gaspedal. Die Psychologie hinter dem Verlangen, aus dem Auto ein Statussymbol zu machen, ließe sich am besten beim Betrachten des Parkplatzes eines Unternehmens verstehen, erklärt mir Andreas Krämer, Gründer des Ecologic Institute in Berlin. In vielen Jobs werde man nicht ernst genommen, wenn man nicht mit dem neuesten BMW oder Mercedes vorfahre. Das Auto definiere die Rangordnung und stehe für Solidität und Achtbarkeit. Ein Arzt oder ein Ingenieur erzeuge mit einem Mercedes zusätzliches Vertrauen. Lange Zeit habe das Auto für den Eintritt ins Erwachsenenleben, für Freiheit gestanden, gelte als der ganze Stolz. Die ADAC-Zeitschrift hat laut Krämer mit 11 Millionen Beziehern die höchste Auflage überhaupt im Land. Für erreichte Volljährigkeit oder bestandenes Abitur sei das Auto vielfach Standardgeschenk gewesen. Und Jugendliche machten schon mit 17 voller Erwartungen den Führerschein. In den Großstädten ändert sich das allerdings. Wie in New York, Paris und London ist Autofahren auch in Berlin längst eine stressige, zeitintensive und teure Angelegenheit. In ländlichen Gebieten bleibt aber noch alles beim Alten. Dass mit dem Ende der Autoindustrie auch die deutsche Ökonomie verliert, darüber ist man sich in Politik und Wirtschaft einig. Die Autoindustrie gilt in Deutschland als Gradmesser für die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Viel mehr als der Finanzsektor in den USA und in Großbritannien. Erst vor diesem Hintergrund lässt sich der VW-Skandal wirklich verstehen. Wie mir Stefan Meyer, ehemaliger BDI-Mitarbeiter, sagte, herrschte bei VW die Einstellung, dass die Regierung von ihnen abhängig sei und nicht umgekehrt. VW hielt sich für unangreifbar. Ohne die Environmental Protection Agency, die US-Umweltschutzbehörde, wäre der Abgasskandal vielleicht nie aufgedeckt worden. Im September 2015 wurde öffentlich bekannt gegeben, dass die Dieselmotoren bei einigen VW-Modellen so manipuliert worden waren, dass die Abgaswerte nur unter Testbedingungen den Umweltschutzvorgaben genügten, der Ausstoß des schädlichen Stickoxids unter Normalbetrieb auf der Straße die Grenzwerte aber deutlich überstieg. Im Verlauf von 6 Jahren waren ca. 11 Millionen Autos mit der sogenannten Abschalteinrichtung auf dem Weltmarkt verkauft worden. Vorstandsvorsitzender Martin Winterkorn trat zurück und wurde in den Vereinigten Staaten wegen Betrugs und Verstoßes gegen den Clean Air Act angeklagt. Allerdings ist es fraglich, ob es je zum Prozess kommen wird. Schließlich leitete auch die deutsche Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn und Rupert Stadler, den damaligen Vorstandsvorsitzenden von Audi, ein. Ein Skandal dieser Größenordnung hätte für viele Firmen das Ende bedeutet. Doch bei VW und seinen Ablegern hielten sich die Schäden in Grenzen. Den viel größeren Schaden richtete die deutsche Autoindustrie mit ihrer Selbstzufriedenheit an. VW, Mercedes, BMW und Audi sahen sich als unangefochtenen Weltführer, während in den USA und in Asien bereits eifrig an der Entwicklung von Hybrid- und Elektromotoren gearbeitet wurde. Eine Dekade später sind die deutschen Marken wieder auf dem Vormarsch, um sich ihre technologischen Spitzenplätze zurückzuerobern, haben aber noch einiges aufzuholen. Tesla, der US-Senkrechtstarter, setzt gerade alle Hebel in Bewegung, um in Brandenburg seine Gigafactory zu bauen. Wenn die Pandemie neben dem Chaos, den Opfern und den wirtschaftlichen Einbrüchen wenigstens eine positive Wirkung hat, dann ist es die, dass sie den Menschen weltweit vor Augen führt, wie verletzlich die Ökosysteme und die vermeintlich so hochentwickelte Welt ist, die wir bewohnen. Denn die vielleicht größte Krise von allen steht uns noch bevor. In ihrer Neujahrsbotschaft für das Jahr 2020, als die Pandemie noch nicht in Europa angekommen war, erklärte Angela Merkel, auch mit Blick auf ihre Nachfolger, die Bewältigung des Klimawandels zum wichtigsten Thema für ihre restliche Amtszeit. Ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte, sagte sie der Nation. Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen. Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet, ökologisch, ökonomisch, sozial, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Das klingt fast wie ein Eingeständnis der Kanzlerin, beim Thema Ökologie enttäuscht zu haben, nachdem sie sich anfangs als Vorkämpferin der grünen Agenda gegeben hatte. Wer immer ihr nachfolgt, weiß, dass Deutschland trotz allen Druck seitens der Kohle- und Autolobby und der politischen Rechten im Osten die Chance hat, einen neuen Weg aufzuzeigen und die Verpflichtung, auf ihm voranzugehen. Es hat das technologische Können, es hat die nötigen politischen Strukturen. Trotz der vielen verpassten Möglichkeiten ist die Sorge um die Umwelt im Zentrum der Gesellschaft angekommen, wie bei kaum einer anderen Nation. Vor allem wird zum ersten Mal seit der Koalition unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer mit großer Wahrscheinlichkeit die Partei Die Grünen wieder an der Macht beteiligt sein. In Landtags- und Kommunalwahlen kann sie inzwischen mehr Stimmen auf sich vereinen als die SPD und liegt auch in Umfragen regelmäßig vor dieser. Entweder es wird zu einer Koalition mit der CDU kommen und damit zur ersten schwarz-grünen Bundesregierung, ein Bündnis, das sich in Hessen und Baden-Württemberg schon bewährt hat. Oder es wird eine rot-rot-grüne Koalition aus SPD, Grünen und der Linken, wie bereits in Berlin, Bremen und Thüringen geschehen. Der Vorwurf, vor allem junger Klimaschützer, dass die Grünen sich anpassen und opportunistisch agieren, ist wohl berechtigt. Auch sie begnügen sich mit Kompromissen und konzentrieren sich auf das Machbare, ganz der traditionellen deutschen Politik der kleinen Schritte entsprechend. Wie viel Radikalität werden Sie sich in politischer Verantwortung beim Umgang mit der Auto- und Kohlelobby leisten können? Zumindest werden Sie in der Position sein, um es zu versuchen. Das Land, das als erstes die Bedeutung der Umweltkrise begriff und diesem Wissen in Politik und Gesellschaft Geltung verschaffte, würde so seinem Ruf wieder gerecht werden können. Mit den Grünen als neuem Machtfaktor hat es im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern in diesen schwierigen Zeiten die besten Voraussetzungen für eine gute Geschichte. Fazit: Warum Deutschland es besser macht. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Deutschen einiges erlebt: die Teilung, den Bau der Mauer und den Kalten Krieg. Aber stets konnten sie sich auf die Unterstützung anderer verlassen. Damit ist es nun vorbei. Die Frage lautet also nicht, soll Deutschland mehr Verantwortung übernehmen? Sie lautet, in welcher Weise soll das geschehen? Die Herausforderungen, die Deutschland in den vergangenen 30 Jahren gemeistert hat, hätten andere Nationen in die Knie gezwungen. Ohne zu übertreiben, kann man sagen, dass dieses Land eine ganz besondere Fähigkeit zur Krisenbewältigung entwickelt hat. Eine kompetente Regierung, gut qualifizierte Arbeitskräfte, solide Staatsfinanzen, starke Regionen, gesellschaftliche Solidarität und genauso Mitgefühl. Deutschland hat der Welt gezeigt, wie sich mit diesem Instrumentarium Krisen, nicht zuletzt Corona, bewältigen lassen. Die Resilienz des heutigen Deutschland wird wesentlich durch die Person Angela Merkels verkörpert. Kurz vor ihrer Ankündigung, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Kanzlerkandidatin anzutreten, sagte sie, es sei für Deutschland an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Noch bis vor kurzem fand man nicht nur in Deutschland Gefallen daran, sich über die Kanzlerin lustig zu machen. Sie habe ihr Verfallsdatum überschritten, hieß es. Sie verhindere die Modernisierung des Landes. Die Zeitschrift Foreign Policy sprach von einer lieblosen großen Koalition, die eine undurchschaubare Außenpolitik betreibe. Vor allem was Merkels vierte und letzte Amtszeit betrifft, ist diese Kritik in Teilen auch berechtigt. Immerhin aber zeugen ihre Umfragewerte von einem Beliebtheitsgrad, der, wenn auch niedriger als früher, sich im Vergleich mit anderen Staatsführern der Welt durchaus sehen lassen kann und weit höher liegt als der ihrer eigenen Partei. Je schwieriger die Dinge wurden, desto mehr hob sie sich durch ihre Gelassenheit von anderen Regierungschefs ab. Für manche mag sie mürrisch wirken, für die meisten wohl eher pflichtbewusst. Sie lässt sich in ihrer ganz eigenen Art nicht verbiegen. Nach ihrem Vermächtnis befragt, erklärte sie lediglich, dass sie über ihre Rolle in der Geschichte nicht nachdenke und nur ihre Arbeit mache. Viele haben Sorge, wie es nach ihr weitergehen wird. Und das zu Recht. Die neue Führungsgeneration wird eine gewaltige Verantwortung übernehmen müssen. Was für ein Deutschland werden sie lenken? Wie wird das künftige Europa aussehen? Und wie die Welt? Vielleicht hilft es zur Beantwortung dieser Fragen, sich eine völlig gegenteilige Erfahrung anzuschauen. Boris Johnson und seine Minister haben zusammen mit den meisten Medien zur Bekämpfung der Pandemie auf ein neues, den Blitz-Spirit, beschworen, nur um dann bei sämtlichen Maßnahmen zu versagen. Gleiches geschah beim Thema Brexit. Während das Land noch auf den schlimmstmöglichen Austritt aus der EU zusteuerte, eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Selbstbeschädigung sondergleichen, schob seine Regierung Brüssel die Schuld für alle Probleme zu. Inzwischen haben die Deutschen ihren Schock und ihre Enttäuschung über Großbritannien überwunden. Nach dem formellen Austritt des Vereinigten Königreichs im Januar 2020 orientierten sie sich rasch um. Die Possen des Premierministers und die Brexit-Turbulenzen interessierten sie nicht mehr weiter. Demonstrative Gleichgültigkeit prägte ihr Handeln. Britische Diplomaten hatten es nicht leicht in dieser Zeit. Ich empfand Mitleid, als ein deutscher Journalist einen von ihnen bei einem Drink fragte, »Können Sie mir versichern, dass Großbritannien nach wie vor zum Westen gehört?« In einigen Berliner Kreisen ist es Mode geworden, den deutschen Weg schlecht zu machen. Manche, zum Glück eher Außenseiter, äußern sogar einen gewissen Neid auf Boris Johnsons lebendigen Politikstil. Seid bloß vorsichtig, was ihr euch da wünscht, kann ich nur sagen. Wer Unterhaltung will, sucht sie besser nicht in der Politik. Wenn ihr einen Clown sehen wollt, geht lieber in den Zirkus. Großbritannien ist ein klassisches Beispiel für Größenwahn, Inkompetenz und Leid. Je länger die Pandemie andauert und je größer die Nostalgie wird, desto klarer wird auch, dass die Ära von 1939 bis 1945 die letzte gewesen war, in der sich im Vereinigten Königreich die ganze Nation in gesellschaftlicher Solidarität verbunden gefühlt hatte. Ob sich dies je wieder erreichen lässt? Eine ganze Politikergeneration hat die ökonomische Spaltung des Landes verschärft, und das Volk, das sich wie in anderen Ländern auch nach Gemeinschaft sehnte, enttäuscht. Im Unterschied dazu müssen Werte, die die angelsächsische Welt kurzerhand als altmodisch abgetan hatte, Familie, Verantwortung und die Rolle des Staates, in Deutschland zu Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts nicht erst rehabilitiert werden. Sie waren dort einfach nie aus der Mode gekommen. Langsam, aber sicher. Das ist die Art der Deutschen. Ihre ausgeprägte Regelversessenheit kann einen verschrecken. Die zögerliche Haltung gegenüber Innovationen und Risiken, die Weigerung, auch einmal alle fünfe gerade sein zu lassen, mag oft lähmend wirken. Dennoch hat diese gewissenhafte, wohlüberlegte Herangehensweise Schutz vor plötzlichen Erschütterungen geboten und dazu beigetragen, die vier Schlüsselmomente der Nachkriegsgeschichte zu meistern. Sie half dem Land beim Wiederaufbau nach den Schrecken der Nationalsozialisten, als es darum ging, mit dem Grundgesetz von 1949 einen neuen demokratischen Weg zu finden. Sie federte Krisen ab, sei es die Protestbewegung von 1968, den Mauerfall 1989 oder die Flüchtlingskrise 2015, bis hin zu den Herausforderungen, denen Deutschland im gerade erst begonnenen Jahrzehnt nun gegenübersteht. Welche Herausforderungen Deutschland auf lange Sicht bewältigen muss, zeichnet sich deutlicher ab denn je. Das traditionelle Wirtschaftsmodell tut sich schwer mit der neuen Generation der Hochtechnologien. Hat Deutschland das Zeug, bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen mit den USA und China mitzuhalten? Wird es Unternehmertum und Flexibilität zulassen? Kann es jungen Visionären erlauben, schnell zu scheitern? Wenn man die deutsche Politik und seine öffentliche Ordnung betrachtet, so gab es im Land stets einen Konsens, der einige der langlebigsten und erfolgreichsten Regierungen Europas hervorgebracht hat. Radikale Ideen stoßen immer wieder auf die vom System geforderten Kompromisse. Dies gehört zum Auf und Ab des deutschen Lebens. Derzeit bräuchte man mehr von Ersteren, ohne dass man auf Letztere verzichten sollte. Deutschland muss mutiger werden. Aber es muss die Werte, die ihm teuer sind, verteidigen und dazu beitragen, sie zu verbreiten. Vorsicht und Abwägen bieten auf jeden Fall bessere Aussichten für die Zukunft als planlose Politik gepaart mit Selbstüberschätzung, wie sie in anderen Ländern üblich ist, die meinen, alles besser zu machen, ohne dass ihnen viel gelingt. Der britische Architekt David Chipperfield formulierte es mir gegenüber so: Die Deutschen artikulieren Ängste, die wir alle haben sollten. Martin Rennert, der ehemalige Präsident der Berliner Universität der Künste, ein Jude aus Brooklyn, der seit 35 Jahren in Deutschland lebt, erklärte mir: Bei allen Unzulänglichkeiten bewundere ich die Art und Weise, wie die Dinge hier ablaufen. Die intelligente Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Das macht die Entscheidungen nicht automatisch richtig, aber der Prozess beruhigt. Oder wie es Paul Lever, ehemaliger britischer Botschafter in Deutschland, formulierte: Im heutigen Deutschland zu leben, wie es mir 5 Jahre vergönnt war, bedeutet, die Vorzüge der europäischen und westlichen Zivilisation in vollem Umfang zu erleben. Die Deutschen können sich nach wie vor nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass sie in vielerlei Hinsicht Dinge besser machen. Der Gedanke, dass sie irgendjemandem eine Lektion erteilen könnten, erschreckt sie. Ich muss zugeben, als ich anfing, die Idee zu diesem Buch zu entwickeln, war dieser Gedanke auch für mich ein eher zartes Pflänzchen. Aber je mehr ich mich damit beschäftigte, wie die Deutschen sich mit ihrer jüngsten Geschichte beschäftigt haben, welche Politik sie betreiben, wie sie Geschäfte machen, Krisen managen, wie sie miteinander und mit der Außenwelt umgehen, desto mehr überzeugte er mich. Gerade in diesen schwierigen Zeiten würden andere Länder einen Fehler begehen, wenn sie die emotionale Reife und Stärke Deutschlands nicht nutzten. Alles in allem ist die Geschichte Deutschlands der letzten 75 Jahre eine Erfolgsstory. Sie ist von einer Stabilität gekennzeichnet, wie sie Länder wie die USA, Frankreich oder mein Heimatland England aus verschiedenen Gründen nur schwer erreichen können. Nationen, die mit Problemen der Gegenwart zu kämpfen haben, suchen häufig Trost in der nostalgischen Rückschau auf die, ob nun reale oder vermeintliche, Größe vergangener Tage. Das ist Deutschland aufgrund seiner Geschichte verwehrt. Im Jahr 2016 sagte Angela Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als ihr viel öffentliche Kritik entgegenschlug: Aber meine, wenn ich es jetzt etwas hart sage, verdammte Pflicht und Schuldigkeit besteht darin, alles dafür zu tun, dass dieses Europa einen gemeinsamen Weg findet. Dieses Zitat könnte man als das Leitmotiv ihrer 15 Amtsjahre betrachten. Sie hat versucht, die zahlreichen Probleme anzugehen, eines nach dem anderen, und dabei ganz Europa mitzunehmen. Das war richtig so. Und wer immer ihr nachfolgt, ist gut beraten, diesen Weg weiterzugehen. Zugleich sollte Deutschland Führung übernehmen. Dies kann es nicht alleine schaffen, aber es darf sich auch nicht mehr hinter alten Gewissheiten verstecken. Deutschland ist Europas größte Hoffnung in dieser Ära des Nationalismus, der Gegenaufklärung und der Angst. Großbritannien war ebenso wie die Vereinigten Staaten stets ein Land, an dem andere sich orientieren konnten. aber beide haben sich aus ihrer Verantwortung für die Welt weitgehend zurückgezogen. Wer wird die europäischen Werte inmitten des rasanten Wandels vertreten? Wer wird sich für die liberale Demokratie stark machen? Deutschland kann dies nicht nur, sondern muss es sogar tun. Weiß es doch wie kein anderes Land, was geschieht, wenn man nicht die Lehren aus seiner Geschichte zieht. Sie hörten, warum Deutschland es besser macht. Ein bewundernder Blick von außen von John Kempfner. Aus dem Englischen von Barbara Steckern und Thomas Wollermann. Gelesen von Till Hagen. Ein Hörbuch des Argon Verlags.